Der Schlussapplaus ist gerade erst verhallt. Das Publikum geht langsam nach draußen, erfüllt von den Gesprächen in den letzten 3 Stunden hier in der Comedia in Köln. Und ich stehe auf der Bühne und habe gerade erleben dürfen, was Sie noch vor sich haben. Die lange Nacht für die italienische Literatur. Einmal im Jahr widmen wir uns der Literatur des Gastlandes der Frankfurter Buchmesse. Fans der Langen Nacht kennen das. Diesmal Italien. Und wie es sich so ergab, haben 6 Autorinnen auf der Bühne gestanden, Rede und Antwort gestanden. Christiane Nothofer und Jona Müs haben gelesen aus ihren Werken und tolle Eindrücke vermittelt. In unterschiedliche Regionen haben wir uns entführen lassen zu verschiedenen Zeiten. Sehr unterschiedliche Perspektiven haben diese Autorinnen eingenommen. Väter spielen eine große Rolle. Interessant. Seien Sie gespannt auf die lange Nacht über die italienische Literatur. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Jordanien. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Caloroso benvenuto, herzlich willkommen zur langen Nacht der italienischen Literatur. Ja, verwurzelt in der Zukunft, das ist das Motto des Gastauftritts Italiens auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Und einen kleinen Vorgeschmack dessen, wie sich der Ehrengast präsentieren wird, gibt es hier in den kommenden 3 Stunden. Wir freuen uns auf die Schriftstellerinnen Marta Barone, Francesca Maria Benvenuto, Ginevra Lamberti, Francesca Melandri, Igiaba Scego und Maddalena Vaglio Tanet. Sie vermitteln uns ein Italien, das nichts mit dem sonnigen Postkartenland zu tun hat, sondern viel, viel spannender ist. Und wir heißen nicht nur unsere Gäste auf der Bühne herzlich willkommen, sondern auch Sie, liebes Publikum, hier vor Ort. Wir, das sind Shelley Kupferberg und Maike Albart. Um das Hin und Her zwischen den Sprachen kümmert sich die Dolmetscherin Claudia De Benedetti. Auch ihr gilt unser Dank, ebenso wie dem Istituto di Cultura und dem Literaturhaus Köln. Und den Abend begonnen haben 2 Musiker, die uns durch das Programm begleiten werden. Danke an dieser Stelle an das Duo Two Italians Jazz. Und dahinter verbergen sich Alessandro Palmitessa und Cosimo Erario. Andata e Ritorno, das war der subtile Titel, den wir gerade eingangs hören konnten. In dieser ersten Stunde der langen Nacht wird Igiaba Scego von Somalia und Italien als Kolonialmacht erzählen. Und die Schriftstellerin Francesca Melandri wird uns gleich in ein Stück verdrängte italienische Geschichte mitnehmen und diese hinterfragen. Und mit ihr wollen wir auch beginnen. Kalte Füße, Piedi Freddi, so heißt das Buch von Francesca Melandri, hierzulande eine der präsentesten Stimmen der zeitgenössischen italienischen Literatur. Zu nennen sind ihre Romane Eva schläft, eine Geschichte über den Terrorismus in Südtirol, über Meereshöhe und Alle außer mir, einem Bestseller in Deutschland. In Kalte Füße nun stellt sich die Schriftstellerin in einem schonungslosen Zwiegespräch der eigenen Familiengeschichte während des Zweiten Weltkrieges. Francesca Melandri, seien Sie ganz herzlich gegrüßt. Sie sind in Ihrem neuen Buch einem Teil Ihrer Familiengeschichte nachgegangen. Auslöser dafür war ein ganz konkretes Ereignis, nämlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Welche Fragen hat dieses Ereignis in Ihnen sozusagen ausgelöst? Danke erstmal alle, dass Sie hier hingekommen sind an die Nacht, die unserem Land, unserer Literatur gewidmet ist. Der Auslöser für dieses Buch war, man könnte da vieles zu sagen, war die Notwendigkeit, dieses Buch zu schreiben, entstand am 24. Februar 2022 durch die russische Aggression. Nach sehr kurzer Zeit habe ich festgestellt, dass die Kriegsorte waren, von denen mein Vater sprach, im faschistischen Krieg, und er befand sich genau in diesen Orten. Also Kharkiv ist darunter. Es waren Ortsnamen, die Ihnen aus Familiengeschichten bekannt vorkamen. Irpin, Izium, Donbass. Die ganzen Donbass und so weiter. Und es waren Jahre, dass ich darüber etwas damit machen wollte und eine Geschichte dazu schreiben wollte. Und seit Februar 2022 habe ich das umgesetzt. Es waren Geschichten von zweifelhaftem Wahrheitsgehalt, schreiben Sie in Ihrem Buch. Ihr Vater, der eben in Russland, wie es hieß, während des Zweiten Weltkrieges war, in einer Division italienischer Alpini. Das waren Gebirgsjäger, die er auch angeführt hat und der später auch für seine Tapferkeit in Italien ausgezeichnet worden ist. In der Familie wurde aus der Zeit sehr Bestimmtes erzählt und eben auch nicht erzählt. Vielleicht eine kleine Geschichte, die Ihnen besonders aus den Familienerzählungen hängen geblieben ist? Doria. Ich denke, dass das etwas sehr verbreitet ist, also dass man eben das mit den Kriegsüberlebenden hat, die aus dem Krieg zurückkommen. Der kann nicht alles von diesem Krieg erzählen, kann nicht, will nicht und hat auch das Recht, nicht alles zu erzählen. Und es sind Personen, die Zuhörer wüssten auch nicht, wovon die Rede wäre. Und so war es auch bei meinem Vater, hat halt mehrere Ausrichtungen in seinen Erzählungen gehabt, seinen Geschichten gehabt. Und das ist eben, er hat sein Buch geschrieben mit seinen Kriegserinnerungen und der ist sehr menschlich, sehr real, aber in der Familie erzählte er fast lustige Geschichten, aber des Überlebens, wo er diese Gebirgsjäger eben von den Russen beschossen wurden und dann überlebten. Es sind also eher Anekdoten, manchmal etwas schurkenhafte Geschichten, aber Sie konstatieren eben, dass es eine Legendenbildung war, ein Opfernarrativ und kein Täternarrativ. Es ist immer in der italienischen Erzählung vom Rückzug aus Russland die Rede, die italienischen Truppen, die also zurückgedrängt worden sind, überlebt haben. Es geht um Partisanen natürlich auch. Und all diese Dinge haben sich ins kollektive italienische Gedächtnis eingeprägt. Aber die Täterschaft, die wurde wohlweislich lieber nicht thematisiert. Welche Folgen haben denn diese Auslassungen im kollektiven Gedächtnis für politische Entwicklungen auf Italien gehabt, Ihrer Ansicht nach? Denn auch das thematisieren Sie in diesem Buch. Vor allem würde ich sagen, dass dieser Wunsch, das nicht zu erzählen, die eigene Geschichte zu erzählen, das ist eben eine Tätergeschichte der Schuldigen. Und das ist etwas sehr Universelles. Das finden wir überall. Da könnte man sehr lange drüber sprechen, unter verschiedenen Aspekten. Und in diesem speziellen Buch wollte ich entdecken, was jetzt eben auch den Krieg, den heutigen Krieg umfasst. Das Argument, was ich eben dieser Vergleich, den ich zwischen den beiden Kriegen ziehe, besteht wirklich in diesem Zurückweisen diesem aktive oder wenig Lust, den Dingen wirklich ins Gesicht zu sehen. Das können vergangene Sachen sein oder aber auch gegenwärtige Sachen. Aber dieses aktiv ungenau zu sein gegenüber realen Daten und ein wirkliches Verständnis von sich selber zu haben, was sich eben auf andere Realitäten bezieht. Das ist eigentlich der rote Faden dieses Buches, dass jemand sich halt sich selber schützt, indem man immer ungenaue Geschichten über die Vergangenheit erzählt. Aber ich sehe, dass das jetzt auch in unserem Blick jetzt Westen und Osten in diesem Krieg in der Ukraine geschieht. Das ist eben der Bezug in diesem Buch. Das ist der Knackpunkt, der politisch hochaktuell und brisant ist, eben der Blick auf das heutige Russland, auf die heutige Ukraine. Wo und wie, Francesca Melandri, fand denn die eigentliche Aufarbeitung des untersagten Narrativs, also der Täterschaft, tatsächlich in Italien statt? Sie haben sich lange damit beschäftigt, Sie haben viel recherchiert, Sie stellen im Übrigen auch einige Auszüge aus der Literatur Ihres Vaters, die er dazu schrieb, vorn an, vor die Kapitel, so kriegen wir ein Gefühl dafür, wie sich diese Legendenbildung auch tatsächlich las und anhörte. Aber wie und wo fand die ganz ehrliche Auseinandersetzung statt? Also, eines der anderen grundlegenden Themen meines Buches ist diese Idee, die ich als Erzähler, also als professionelle Geschichteerzählerin, was ich ja eben gut kann, ist, Geschichten zu erzählen, die als technische Strategie des Überlebens, also was es eben erlebt wurde oder den Horror, den man nicht zeigen will, also eben Geschichten, die wirklichen oder nicht wirklichen Geschichten zu erzählen, die eine Mythologie dann erhalten oder bestimmte Punkte, wie es auch mir geschehen ist, dann wieder zu finden. Und man kann eben ganz viele Geschichten auf verschiedene Weisen erzählen, sie beginnen oder enden. Das sind alles Wege, die es halt eben die Geschichten in der Welt gibt und um die Welt darzustellen. Mhm. Und eben, mein Vater hat auch über sein Buch die Geschichte seiner Welt erzählt. Sie selbst sind Jahrgang 1964 und das Buch ist eine Art Zwiegespräch mit Ihrem Vater, der bereits verstorben ist und den Sie selbst nicht mehr kritisch heutzutage befragen können und wahrscheinlich auch nicht befragen konnten für dieses Buchprojekt. Es ist ein Buch, ein Text, der wütend auf mich wirkte. Jedem Kapitel, habe ich gesagt, ist vorausgestellt eben ein Zitat aus seiner Bücher und da merkt man schon, wie sehr man auch Narrative beeinflussen kann, wie anekdotisch manche Szenen daherkamen. Welche Bedeutung hat der Diskurs um eine Erinnerungskultur zu einer Zeit, in der Italien von einer postfaschistischen Regierung Meloni regiert wird, wie dieses Thema, das Sie aufmachen in diesem Buch? Auch könnte man sehr lange drüber sprechen. In meinem Buch spreche ich nicht nur über den Faschismus und den Postfaschismus, über den ich ja auch in vorigen Büchern gesprochen habe. Aber ich spreche auch über die andere Hälfte oder das andere Drittel, weil es gibt dann auch noch die katholische Kirche, der große Einfluss auf die Gesellschaft, auf die italienische Gesellschaft, und das ist der Kommunismus. Und wir haben im Westen die größte kommunistische Partei gehabt. Und das hat natürlich die italienische Politik und Geschichte sehr beeinflusst und auch den Blick auf die Welt. Und heute mit dem Krieg in der Ukraine ist das auch ein Bildschirm, um die Welt zu verstehen und die wir halt nur zur Hälfte verstehen. Und das war, auch darüber spreche ich, und das war für mich auch sehr persönlich, weil ich auch eben selber gebildet wurde als italienische Staatsbürgerin. Und das ist halt eben ein Dialog, Betrug oder ein Brief an meinen Vater. Es ist kein Roman, sondern ein Brief an meinen Vater, den ich sehr geliebt habe, der mich geliebt hat. Und das ist wichtig, weil in dem Buch gehen wir gemeinsam Themen an, die sehr schwierig sind. Aber ich hätte diesen Brief ihm nicht hätte schreiben können, wenn ich nicht gewusst hätte, dass zwischen uns große Liebe bestanden hat. Francesca Melandri, herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie heute hier sind. Und wir hören einen Ausschnitt aus dem Buch Kalte Füße, aus dem Italienischen übersetzt von Esther Hansen, erschienen im Wagenbach Verlag, und es liest für uns Jona Müß. Valenki, nur zwei Episoden deines Krieges waren es wert, in die epischen Dichtungen der Familien aufgenommen zu werden. Die erste trägt den Titel »Die Hühner von Kalitma« und spielt am großen Bogen des Don. Dabei handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Flussbiegung, die etwas weiter war. Der große Bogen des Don, sagtest du mit einem langgezogenen O, das wie ein mächtiger Strom zwischen den Ufern der Konsonanten dahinfloss. Großer. Diese fünf Wörter beschworen einen Ort voller Wunder und Legenden, wie der Beginn eines Märchens. Es war einmal mein Vater am großen Bogen des Don. Er war 23 Jahre alt und hatte ein Dutzend Männer der italienischen Gebirgsjäger unter seinem Kommando. Er hatte kalte Füße und sorgte sich um die kalten Füße seiner Alpini. Soldat Kurk, die Hühnersoldaten, so nannten die sowjetischen Soldaten die Männer der 8. italienischen Armee, der sogenannten Armir. Armata Italiana in Russia, mit ihren Federn auf den Helmen, die aus Alpini und Bersaglieri bestand. In Wirklichkeit befanden sich die Bersaglieri in einem völlig anderen Frontabschnitt als eure Division Giulia. Und hier waren deine Beschreibungen wie so häufig bemerkenswert ungenau. Doch mir war das egal. Solange du bei mir oder meiner Schwester auf dem Bettrand gesessen und erzählt hast. Im Zimmer war es dunkel. Nur aus dem Flur fiel ein schmaler Lichtspalt durch die angelehnte Tür, und du erzähltest leise, wie sich die Nacht geheimnisvoll und unerbittlich auf die schneebedeckte Steppe herabsenkte, während ihr, du und deine Alpini, euch langsam aus den Schützengräben herauswagtet. Das war immer der spannendste Moment der Geschichte. Denn dann hast du die Hände vor dem Mund zusammengelegt, den Kopf nach hinten geworfen und ausgestoßen. Ein melancholisches Heulen, bedrohlich und wild und vor allem verblüffend real. Da war ich mir ganz sicher, obwohl ich noch nie einen echten Wolf hatte heulen hören. Dann verwandelte sich die Zimmerdecke unserer römischen Wohnung in den glasklaren Himmel sibirischer Nächte. Und in meinem Bett jagten mir die Lust und die Angst einen magischen, kalten Schauer über den Rücken. Am anderen Flussufer, so hattest du deine Erzählung fortgesetzt, standen die Soldaten der Roten Armee, 20-mal so viele wie ihr. Die armen, wehrlosen Alpini mit eurer schlechten Ausrüstung. Ein Angriff wäre verheerend gewesen, das wusste ihr Kommandeur sehr genau. Generalleutnant Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, er hätte seine Soldaten gerne auf euch losgelassen. Doch seine Männer stammten, und keiner weiß, woher du das als blutjunger faschistischer Leutnant wusstest, jedenfalls wusstest du es, aus Buryatien, Jakutien und Tuwa, von den äußersten Rändern Sibiriens. Und mit der Sicherheit eines Anthropologen des 19. Jahrhunderts wusstest du auch, dass diese Leute große Angst vor Wölfen hatten. Größere Angst als vor den Geschützen, hast du hinzugesetzt, vor dem Maschinengewehrfeuer und sehr viel größer als vor den Hühnersoldaten. Und wirklich, wenn die Sowjets das Geheule hörten, erstarrten sie. Viele Nächte lang habt ihr durchgeheult und die sibirischen Soldaten ließen euch in ihrem heidnischen Entsetzen in Ruhe. Es war eine aberwitzige, nicht besonders glaubhafte Geschichte, die vor der Gegenoffensive der Roten Armee abbrach, die natürlich Wölfe hin oder her irgendwann kam. Das hast du nicht erzählt. Es wäre wohl auch naiv, von Kriegsheimkehrern wahre und vollständige Geschichten zu erwarten. Man käme ja auch nie auf die Idee, Odysseus zu fragen, wie er sich als ausgewachsener, stattlicher Mann unter dem Bauch eines Schafs hatte verstecken können. Am Ende zählt nur, dass er wieder da ist, dass Polyphem ihn nicht verschlungen hat. Und wenn du bei mir auf dem Bettrand gesessen hast, war klar, dass du den Krieg bzw. den Zyklopen überlebt hattest. Das genügte mir. Im eigentlichen Mittelpunkt der ehrwürdigen innerfamiliären Saga »Papa in Russland« steht aber eine andere Episode. Sie heißt »Die Geschichte der Walenki«. Dies ist ihre offizielle Version. Auch die Wolfshühner hatten die sowjetische Gegenoffensive nicht aufhalten können. Und so ist nun die gesamte italienische Armee versprengt. Man muss sich die Bildfläche wie leergefegt vorstellen. Keine Kolonnen zerlumpter, notdürftig in Decken und Mäntel gehüllter Soldaten, wie wir sie von den Fotos des Rückzugs aus Russland kennen, der in Wahrheit größtenteils ein Rückzug aus der Ukraine war. Nur du und deine armen Alpini sind zu sehen. Ihr lauft durch die eisige Steppe, allein im blendenden Weiß, ohne Essen und Munition. Wenn ihr einem Trupp Sowjetsoldaten oder schlimmer noch Partisanen begegnet, ist es aus mit euch. Ihr seid trunken vor Müdigkeit und habt vor allem kalte Füße. Eiskalte Füße, erfrorene Füße. Nichts an der Kleidung der Amir eignet sich für einen Feldzug in Russland. Doch über die Stiefel wirst du später einmal schreiben, das ist kein Schuhwerk, das ist ein Verbrechen. Ihr lauft und lauft durch den Schnee wie in einem Gruselmärchen. Manchmal stolpert einer deiner Männer und fällt hin. Die anderen helfen ihm wieder auf. Wie lange noch, fragst du dich. Wann passiert das Unsagbare, dass ein Alpino zu Boden sinkt und seine Kameraden genau wie du so am Ende ihrer Kräfte sind, dass sie ihn einfach liegen lassen? Einige der Männer könnten deine Onkel sein. Manche sind doppelt so alt wie du. Doch du bist ihr Offizier. Du hast ihnen oder mehr noch dir selbst geschworen, sie nach Hause zu bringen. Du wünschst dir nichts sehnlicher, als dass ihre Frauen nicht zu Witwen werden, wie die Frau deines Adjutanten. Da taucht ein Gebäude auf. Genauer gesagt ein Lagerhaus. Wie sieht es aus? An diesem Punkt deiner Erzählung stellte ich mir immer einen Würfel aus billigem Metall vor. Das war für mich ein Lagerhaus, wie in einem Gewerbegebiet außerhalb von Rom. Natürlich stimmte das nicht, aber ich erinnere mich nicht an deine Beschreibung. Ganz sicher war es keine Isba, wo allein der schöne Klang des Wortes schon Wärme und Gastfreundschaft ausstrahlt und mich an die Almhütten in den Dolomiten erinnerte. Nur eben versetzt in die weiße Ebene Russlands und bewohnt von blonden Frauen mit geblümten Kopftüchern. Das Lagerhaus jedenfalls, das ihr dort in der Ferne seht, ob aus Blech oder nicht, ist ganz sicher keine Isba. Vorsichtig schleicht ihr euch an. Die Steppe ist menschenleer und das Lagerhaus auch. Geheimnisvollerweise, wundersamerweise ist die Tür nur angelehnt. Ihr öffnet sie und schaut hinein. Unvorstellbare Reichtümer offenbaren sich euren Blicken. Essen, Munition, Ausrüstung, eine wahre Schatzkammer. Und der sowjetische Drache, der sie bewacht, ist nicht da oder schläft. Ungläubig über so viel Glück betretet ihr den Raum. Die Munition lasst ihr links liegen. Wenn der Feind euch überraschen sollte, fegt er euch in eurem erbärmlichen Zustand ohne dies hinfort. In der Standardversion der Geschichte beißt ihr in ein paar Würste. In einer anderen Variante lasst ihr Kartoffeln mitgehen. An dieser Stelle frage ich mich immer, wie sollen sie denn rohe Kartoffeln essen? Oder wolltet ihr die unterwegs kochen? Aber ich habe eben keine Ahnung vom Krieg. Dann endlich entdeckt ihr den größten Schatz in dieser Wunderhöhle. Valenki. Diese weichen und warmen Filzstiefel, die ihr an den Füßen der russischen Bauern gesehen habt, die in Wahrheit ukrainische Bauern waren und um die ihr sie so beneidet habt. Ihr vergesst alles andere. Würste, Kartoffeln, die nicht angerührte Munition und lauft zu den Regalen mit den Schuhen. Ihr zieht Mussolinis verbrecherische Schuhe aus. Vielleicht werft ihr sie sogar wütend in die Ecke, wie es auch die verdient hätten, die sie euch gegeben haben, und schlüpft in die Valenki. Von Two Italians Jazz war das. Der Song richtet sich an einen Lehrer oder ist in Erinnerung an einen Lehrer geschrieben. Wie lange sich Kriege in Familiengeschichten festsetzen, haben wir gerade erfahren mit Francesca Melandri. Und bei Ijaba Shego, die ich jetzt ganz herzlich hier auf der Bühne begrüße, ist es ganz ähnlich. Schauplatz ist ein anderer Kontinent, nämlich Afrika, genauer gesagt Somalia, zumindest ein Teil des Romans spielt dort. Und was das wiederum mit der italienischen Geschichte zu tun hat, darum kreist Cassandra in Mogadischu. Ijaba Shego, 1974 als Tochter somalischer Eltern in Rom geboren, hat schon eine ganze Reihe von Romanen veröffentlicht. In diesem Buch hier spricht die Erzählerin ein Gegenüber an, eine junge Frau namens Soraya. Was hat, liebe Ijaba, Cassandra ausgerechnet in Mogadischu zu suchen? Also, guten Abend allen Anwesenden, guten Abend. Ich freue, dass Italien nur von Frauen repräsentiert wird. Das gefällt mir sehr. Ich, als ich Francesca zugehört habe, habe ich darüber nachgedacht, wie schwierig es ist, zusammenzuleben, also mit den Kriegen zu leben. Die Kriege gehen nie vorbei. Und ich habe das in diesem Buch versucht, meiner Nichte zu erklären. Auch dieses Buch ist ein Brief, zwischen den Generationen. Und ich erzähle meiner Nichte, die in Kanada lebt, die nicht somalisch spricht, und eben zu meiner Mutter, die diesen Krieg erlebt hat. Und der Krieg ist ja offiziell im Neujahrsnacht 1990 begonnen, aber Kriege beginnen ja viel oft früher. In diesem Krieg verschwindet meine Mutter für 2 Jahre. Und dieser Krieg hat ja 30 Jahre gedauert. Und noch heute gibt es keinen wirklichen Frieden. weil Frieden ist nicht nur der Abwesenheit von Krieg. Und ich möchte in diesem Buch diesen Krieg wieder aufleben lassen, aber auch zu verstehen, auch was eben diese Familie in der Diaspora erlebt, weil wir sprechen auch über Afro-Europa, halt auch diese Beziehung zwischen diesen beiden Kontinenten. Es gibt diese Familie, die überall lebt, die so Mali wird in den neuen Generationen nicht mehr gesprochen. Die sprechen Italienisch, Englisch, Französisch, andere Sprachen. Und Cassandra in dem Buch ist auch eine Ehrung für Christa Wolf, die uns halt auch eben einen anderen Krieg gezeigt hat, Troja, die Elias, also, aber das ist so ein bisschen das Vorbild aller Kriege, die nachher geschehen sind. Wie ist das mit der Erinnerung? Die Heldin, die unter Klarnamen auftritt, also auch Ijaba heißt, die Ich-Erzählerin, denkt ja auch an ihre Erinnerungen an Somalia. Sie ist dort zur Schule gegangen, sie kennt die Geschichten aus ihrer Familie. Wird ein Land im Rückblick idealisiert oder ist es so, dass man angesichts dieser historischen Situation noch strenger ist mit dem, was dort auch vorher war? Rückt die ganze Vergangenheit in ein anderes Licht? Also ich habe in diesem Buch versucht, El Turjuman zu sein. Das ist ein somalisches Wort, das aus dem Arabischen kommt. Und das ist der Übersetzer, die Brücke, eben um mich selbst zu erklären, aber auch ein anderes somalisches Wort zu erklären. Das Giro ist in diesem fast nicht übersetzbares Wort. In Somali heißt das Krankheit, aber es ist auch der posttraumatische Stress, der eben nicht nur meine Mutter befallen hat, sondern uns alle in diesen 30 Jahren. Weil wie kann man einen Krieg überleben? Ich habe verstanden, dass man das nicht überlebt, sondern man lebt damit. Und man lebt damit, indem man darüber spricht. Ich habe Mogadischu nicht idealisiert, aber wie ein berühmter Nuruddin Farah, Schriftsteller aus Somali, gesagt, ich lebe in dem Land meiner Gedanken, in meiner Erfindung. Und Deutschland hat mich sehr dazu geführt, dieses Buch zu schreiben. Es gibt ein Buch von Sepp Ball, das eben über die Bombardierung deutscher Städte spricht und eben auch gerade Dresden. Und das ist eben Leben mit einer Stadt, die es nicht mehr gibt. Und Mogadischu gibt es heute zwar, aber es ist nicht mehr Mogadischu, was ich früher kannte. Die Gebäude, die ich als Kind gesehen habe, die Gebäude, die meine Mutter, die mein Vater gesehen hat, gibt es nicht mehr. Es gibt vielleicht ein paar Fragmente, aber man lebt insofern mit etwas absolut Neuem auch. Aber auch in diesem Buch gibt es sehr viel Italien. Also eben, es wird nicht nur über Somalia gesprochen, aber es gibt eben, dass diese beiden Länder sprechen ja auch miteinander aufgrund der Kolonialgeschichte, die sie verbindet. Das Buch ist ganz wunderbar zu lesen, gerade weil es immer wieder auch ganz komische Situationen sind. Also inmitten des Grauens, inmitten des Krieges erzählen sie viele kleine Geschichten aus ihrer Familie. Es gibt komische Anekdoten, lustige Geschichten. Mich hat besonders fasziniert, dass die Erzählerin ein ganz enges Verhältnis zum Italienischen hat. Italienisch ist etwas Positives, die italienische Sprache. Dabei war Italien die Kolonialmacht in Somalia. Trotzdem ist Italienisch positiv besetzt. Wie kann das sein? Also Italien hat Somalia und nicht nur Somalien kolonisiert, also Eritrea, Libyen und auch gewalttätig, auch Äthiopien. Aber Italien ist die Sprache, in der ich schreibe, also mein Arbeitsmittel, also aber auch das von meinem Großvater, der halt als Übersetzer für einen faschistischen Hierarchien gearbeitet habe. Und ich habe mich immer gefragt, wie man eben den Krieg übersetzt. Und in dem Buch wird Italien die Genealogie von vielen, von schöner Literatur, eben Elsa Morante und vielen anderen, aber auch der Gewalt, die nach Somalia gebracht wurde. Und ich habe in dem Buch verstanden, die verschiedenen Facetten, die in italienischen wiederzugeben, eben wie zum Beispiel die Lieder von Loredana Bertè, die ich sehr liebe. Und es gibt heute ein Wort, was sehr modern ist, das heißt dekolonialisieren. Und das eben durch die Erzählung von Geschichten und die Sprache von seinen Geistern zu befreien. Und ich glaube, dass auch dieses Buch eine linguistische Autobiografie und eben auch ein Geschenk an die italienische Sprache ist. Wie sich dieses Geschenk anhört, das hören wir jetzt. Christine Nothofer liest einen Auszug aus Ijaba Shegus autobiografischem Roman Cassandra in Mogadischu in der Übersetzung von Verena von Koskul. Doch lassen wir Hoyo kurz auf der Schwelle dieser Tür, Soraya, und blicken auf das, was sie auf den Schultern trägt. Ein Bündel aus Lumpen und Erfahrungen. Vergiss nicht, Hasuso, zu dem Zeitpunkt ist deine Großmutter eine Hirtin, die ins Exil geschickt wurde. Ins erste Exil. Machen wir einen Schritt zurück zu den Monaten, die dieser Tür und dem Schriftzug Familia vorangegangen sind. Kehren wir in den Badeo zurück. Dein Urgroßvater war inzwischen seit ein paar Jahren tot und am Horizont zeichnete sich eine neue Tragödie samt ihrer Ladung Tränen und Giro ab. Die Statik des Gefüges änderte sich erneut. Neue Turbulenzen erwarteten die Karawane. Es hatte weitere Clankriege gegeben, Kabil gegen Kabil, weitere Gewehrschüsse, weiteren Schmerz. Hoyo war fern von zu Hause bei den Dromedaren, zusammen mit anderen Hirten, jeder mit seinem Vieh, das er versorgen musste. Es war eine harte Arbeit, die meine Mutter, deine Großmutter, in dieser pflichterfüllten Kindheit zu verrichten hatte. Die Dromedare mussten vor wilden Tieren, vor Hyänen, aber auch vor Räubern beschützt werden. Beim leisesten Verdacht von Gefahr musste man sie mit aller verfügbaren Sanftheit auf ihre beweglichen Rücken peitschen, sie erschrecken, zu fliehendem Trab bewegen. Um sie nicht zu verlieren, rannte Hoyo ihnen nach wie Natalie Wood den Autos beim heimlichen Rennen in, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder sie klammerte sich einfach an einen Dromedar-Schwanz und segelte wie ein Drache hinter ihren Tieren her. Sie musste ständig frisches Gras für sie finden, Wasser. Sie musste sie putzen, streicheln und wenn sie unruhig oder durstig waren, sang sie ihnen Schlaflieder. Häufig erfand sie die Melodie. Und jedem dieser Dromedare gab sie einen traumhaften Namen. Damel mit der Ölhaut, Dahayer die Schlanke, Kumakurhon mit dem schönen Höcker. Sie konnte sie unterscheiden. Kein Dromedar glich dem anderen. Eines hatte ein krummes Ohr, ein anderes besonders zotteliges Fell, einen höheren Buckel, Knopfaugen. Sie waren eine Familie. Hoyo misstraute den anderen Hirten, Onkel und Cousins, die sie anfangs ausgelacht hatten. Sie waren es nicht gewohnt, ein Mädchen dabei zu haben. Doch sie war fleißig und ihre Tiere waren die schönsten. Am Ende blieb ihnen nichts weiter übrig, als sie zu respektieren. Und für Hoyo war es von Vorteil, diese Männer in gefährlichen Momenten um sich zu haben. Mit Hyänen und Räubern kannten sie sich aus. Sicher, manchmal waren sie furchtbar egoistisch. Selbst die Leute aus ihrem Kabil mit den gleichen Knochen ihrer Ahnen, die statt ihr eigenes Vieh zu melken, ihres melkten, es auszehrten. Und ich wusste nicht, wie ich es vor diesem Übergriff schützen sollte, erzählte sie mir. Doch sie und ihre Dromedare waren eine Familie. Und wie eine Familie kämpften sie um jeden Atemzug. Die Dromedare standen versprengt umher, weideten friedlich, träumten vielleicht, als die hochgewachsene Silhouette von Hoyos Bruder Ahmed am Horizont auftauchte. »Ich bin gekommen, um dir auf Wiedersehen zu sagen, Schwester. Ich ziehe in den Krieg«, Hoyo fragte ihren Bruder nicht, in welchen Krieg. Es war immer irgendwo Krieg. Die Zeit der Engländer war vorüber, dafür hatte wieder die der Italiener begonnen. Die Waffen, die zu Zeiten der Engländer wie giftiger Regen über dem Badio niedergeprasselt waren, hatten die Feindschaften verschärft. Bei jedem falschen Wort, beim kleinsten Ausrutscher, griff man zum Gewehr und feuerte gegen den anderen Kabil. Ohne echten Grund. In Ahmeds Gesicht strahlte ein Licht, das Hoyo blendete. Vielleicht umarmte sie ihn. Ich kann dir nicht sagen, ob man sich im Badio umarmte, Soraya, oder ob man sich einfach nur die Hand gab, ob man sich auf die Wangen küsste, ob man die Stirnen aneinander legte wie die arktischen Völker. Ich weiß nicht, wie sich ein kleines Mädchen und sein Bruder zu Beginn seiner strahlenden Jugend voneinander verabschieden. Hoyo sagte mir, ein Schauder habe sie erfasst. Sie mochte das Wort Krieg nicht. Auf Somali Dagal. Sie sagte nur, Sonoko Ado Nabata, also komm heil und gesund wieder, mein Bruder. Kehr zurück, Liebster. Sonoko Ado Nabata ist auch ein Lied aus den 70er Jahren, gesungen von Hibu Nura, einer der bedeutendsten somalischen Sängerinnen, die zuerst in der Band Wabri sang und dann eine erfolgreiche Solokarriere startete. Ihre Stimme bewegte sich zwischen Soul, Bollywood, arabischer Musik und Funk. Sie war unsere Fairuz und wie die libanesische Sängerin trillerte sie wie eine Nachtigall und bewegte die Arme zu den Wellen des Indischen Ozeans. Dieses Lied haben Hoyo und ich tausende Male gehört. Im Internet gibt es ein schönes Video, Soraya, ich schicke dir den Link. Hibo ist ganz in Weiß gekleidet, die Locken im Wind, duftig, wie eine Diva. Wie eine junge 70er-Jahre-Sozialistin auf dem Weg zum Kapitalismus der 80er. Hibo und ihr musikalischer Komparse Balan schlendern um die Mikrofone. Sie sind Teil einer musical-ähnlichen Darbietung, in der sie ein Paar spielen. Er ist im Aufbruch nach Libyen, sie bleibt zu Hause, um auf ihn zu warten. Das Lied band einen Moment der 80er Jahre in Somalia. Die ersten Risse, das erste Elend, das Pendeln der Männer nach Libyen in die italienischen Raffinerien, um mit ihrem Schulitalienisch einen Job bei der Eni oder der Imprelio zu finden, um Koch, Schreiber, Biantoni zu werden. Dieses Wort Biantoni gibt es im Italienischen nicht, obwohl es italienisch klingt. Viele somalische Wörter stammen aus dem Italienischen. Manchmal sind es Verstümmelungen, verschliffene Versionen tatsächlicher Wörter. Biantoni ist eine Art Mädchen für alles, einer, der die Fußböden wischt und im Haus, im Büro oder in diesem Fall in der Raffinerie hin und her wetzt, um ganz gleich welche Kernerarbeit zu verrichten. Hoyo hat mir gesagt, ich soll dir unser verhunztes Italienisch nicht beibringen. Sonst kommt sie noch durcheinander, wenn sie die Sprache richtig lernen will. Aber ich bin der Meinung, du solltest genau bei diesen Verhunzungen anfangen. Sie sind unser Familienwortschatz, das von unseren Ahnen und Eltern gekaute Italienisch. Wenn du, um uns besser kennenzulernen, die Sprache Dantes und Loredana Bertés lernen willst, dann lass dir gesagt sein, dass du sie erst ordentlich durch den Dreck ziehen musst, ehe du sie auf deiner Zunge Stück für Stück neu erschaffst. Nur so kannst du uns gänzlich darin finden. Doch kehren wir zu Hibu Nura zurück, die mit dem nach Libyen aufbrechenden Balan zwischen den Mikros umherschlendert. Libyen war schon immer ein besonderes Land. Ein Land unter der Dauerherrschaft von Ausbeutung, Rebellion, Sklaverei, Angst, Öl, Waffen und Weltuntergang. Ein Land, das dazu verdammt war, nicht nur bewohnt, sondern durchquert zu werden. Ein Land, dessen Geografie durch Schichten von Kolonialismus zerklüftet und gefährlich ist. Zuerst war es die Kornkammer des Römischen Reiches, der Leptis Magna, dann das Land des Erdöls von Muammar al-Gaddafi. Und dorthin verschlug es einen Großteil der somalischen Jugend, einschließlich vieler deiner Onkel, zum Arbeiten. Auch Onkel Hassan, den kleinsten Bruder meines Abo, deines Awowe, der in diesem riesigen Land bei einem Unfall in der Wüste starb. Sein Leichnam wurde nie gefunden. Das Lied erzählt von dem pendelnden Exodus, als die Somalier ihr Land verließen, um zu arbeiten. Der Bürgerkrieg war noch nicht ausgebrochen. Und man brauchte das magere in Libyen verdiente Geld, um die Familie in Somalia zu ernähren, sich ein Dach über dem Kopf zu bauen, zu heiraten. Doch auch in diesem Exodus lag eine leise Angst. Und wenn ich dich nicht mehr wiedersehe, Geliebter? Genau das passierte nämlich. Es war meinem Onkel passiert. Er war jung, schön und lockenköpfig. Er hätte ein Altersgenosse meiner größten Brüder sein können. Freche Miene, volles Lachen. Dieses Lachen, die einzige Erinnerung, die ich an ihn habe. Gute Figur, angeborene Eleganz, tiefgründiger Blick. Die Frauen waren verrückt nach ihm. Er ist nicht heil und gesund zurückgekehrt. Niemand hat sein genüssliches Lachen je wieder gehört. Vielen Dank, Christiane Nothofer. Cassandra in Mogadischu von Ijaba Shego in der Übersetzung von Verena von Koskul war das. Der Roman liegt vor bei S. Fischer. In der nächsten Stunde werden wir mit Ginevra Lamberti in die italienische Provinz im Veneto eintauchen und mit Marta Barone in die linke Szene in der Industriestadt Turin. Und wieder sind Väter ein großes Thema. Beide Schriftstellerinnen machen sich nämlich auf die Suche. Einen schönen guten Abend aus der Comedia in Köln. Gemeinsam mit dem Literaturhaus Köln tauchen wir heute ein in zeitgenössische italienische Literatur im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse, auf der dieses Jahr Italien Ehrengast ist. Viele aufregende neue Stimmen sind zu entdecken für das deutschsprachige Lesepublikum. In dieser Stunde freuen wir uns auf die Autorin Marta Barone, die uns in politisch harsche Auseinandersetzungen der 70er Jahre auf die Straßen Turins mitnimmt. Und mit Ginevra Lamberti tauchen wir in eine Familienchronik ein, in der sich die glückliche, die erfüllte Liebe nicht einstellen will. Wir, das sind Maike Albart und Shelley Kupferberg, wir dürfen Sie durch diese lange Nacht führen. Mit Ginevra Lambertis Familienchronik über mehrere Jahrzehnte begeben wir uns in ein entlegenes Tal Venetiens, in eine Welt, die von Riten, Aberglauben und strengen Regeln geprägt ist. Das Haus, in dem die junge Costanza aufwächst, strahlt alles andere als Wärme aus. Die Zeit scheint hier stillzustehen. Costanza will ausbrechen und aufbrechen, sucht Wege, sich aus diesem gesellschaftlichen und patriarchalen Korsett zu befreien. Der Aufruhr unserer Herzen, so heißt das Buch. Es umspannt eine Erzählung, die sich über mehrere Generationen, über vier erstreckt. Herzlich willkommen, Ginevra Lamberti. Hallo. Es sind bereits einige Romane und Kurzgeschichten von Ihnen erschienen. Sie haben sich für diesen neuen Roman eine lange zeitliche Strecke für die Erzählung vorgenommen. Welche Grundidee, welche Frage lag denn dieser Geschichte, die in Norditalien spielt, zugrunde? Innanzitutto grazie. Erstmal vielen Dank. Vielen Dank an den Anwesenden. Ich muss sagen, dass ich sehr eindrucksvoll ist, dass man sich außerhalb der Grenzen des eigenen Landes findet, um über das eigene Buch zu sprechen, aber zudem auch noch über eine persönliche Geschichte. Und das ist etwas, was oft passiert, wenn man, dass man die eigene Geschichte und die eigene Familiengeschichte verarbeitet und diese dann in eine Form gibt, die dann immer dann trotzdem auch das Ergebnis unserer Vorstellungskraft ist und auch derjenigen, die uns Geschichten erzählt haben. Alle Der Aufruhr unserer Herzen ist ein Buch, was ich die ganze Zeit schon in meinem Herzen hatte. Und es ist eine wieder Neubearbeitung meines Debütromans, den ich, der 2015 veröffentlicht wurde. Und auch da war es eine sehr einfache Geschichte, eine postuniversitäre Geschichte, prekäre Arbeit, die in der Ich-Form geschrieben wurde. Und dort als Komparsen entschieden die Eltern, die Großeltern, diese merkwürdigen Personen, die sehr alte und nie verarbeitete Probleme hatten. Und sehr viele Jahre später habe ich 2220 entschieden, den Uhrzeiger zurückzudrehen und diese Knoten und nie gelösten Probleme zu erzählen aus der Sichtweise dieser Person, die diese zergliederte Familie halt gegründet hat. Diese Knoten und nicht verarbeiteten Geschichten, diese erdrückende Stimmung, die macht sich auch sofort beim Lesen bemerkbar. Das fand ich sehr faszinierend, wie Sie diese Stimmung sofort evoziert haben. Wir hören auch gleich einen Ausschnitt, das wird sich auch da sehr schön übertragen, aus dem Roman von Ginevra Lamberti, Die Aufruhr unserer Herzen, aus dem Italienischen übersetzt von Annette Kopetzky, erschienen im Piper Verlag. Das Buch, das beginnt damit, dass die 18-jährige Costanza, die in den 70er Jahren aufwächst und eben, wie ich schon sagte, nach Wegen sucht, sich von ihrer Familie zu lösen, nach Hause zurückkehrt, nachdem sie zum wiederholten Male für einige Tage einfach verschwunden ist. Natürlich hat wieder niemand nach ihr gesucht und als sie das Haus dann betritt, wird sie mit Schweigen empfangen. Wortlos bekommt sie etwas zu essen vorgesetzt, wortlos geht sie dann auf ihr Zimmer und dieser Beginn, der zeigt ganz deutlich, in was für einem lieblosen und starren Zuhause Costanza aufwächst, einem Zuhause, in dem kaum miteinander gesprochen wird, dass man in einem solchen Schweigen nicht leben kann, scheint da nur verständlich. Es liest Christiane Nothofer. Am 28. November geht eine Gestalt kurz nach Sonnenuntergang die Schotterstraße am Wald hinunter. Sie trägt eine weite Militärjacke und Leinenschuhe, kommt zügig voran zwischen Steinen, die ihr über die Füße rollen. Die Temperatur ist gefallen, vielleicht wird es schneien. Wir befinden uns in einem engen Tal, irgendwo im nordöstlichen Venetien. Bei Vollmond ist die frühe Dunkelheit kein Hindernis. Seine Strahlen legen sich als irdische Projektion des Himmels auf den Pfad, beleuchten die Gestalt und lassen ein junges Mädchen erkennen. Ihre durch Feuchtigkeit gekräuselten Haare fallen auf einen Wollschal. Sie kommt an ein schmiedeeisernes Tor, steckt die Hand durch seine gewundenen Streben, schiebt den Riegel zur Seite und geht die wenigen Schritte, die sie vom Haus trennen, durch den Garten. Sie kehrt zu den Eltern zurück, die seit fast 2 Tagen keine Nachricht von ihr haben. Da das Badezimmerfenster zweifellos verriegelt sein wird, bleiben ihr nur die Eingangstür vorn und die Hintertür. Bevor sie entscheidet, welcher Tür sie sich nähert, verharrt sie einen Augenblick, um sich umzuschauen. Jetzt hat alles die Farbe eines Fotonegativs. Doch wo das Licht hinfällt, ist das Haus gelb. Es erstreckt sich über 2 Stockwerke, darüber ein Dachboden. Unten liegen eine Kochnische, ein Esszimmer, ein Wohnzimmer. Oben gibt es 2 Schlafzimmer. An der hölzernen Treppe, die das Unten mit dem Oben verbindet, trifft man auf das Bad. Es geht an der Rückwand des Hauses auf das Dach der Kochnische hinaus. Sehr gut geeignet für die Flucht, weniger für die Rückkehr. Zwischen dem Drinnen und dem Draußen liegen 40 Zentimeter Steine und von Hand gekneteter Kalkmörtel. Die Mauern sind so dick, dass jedes Fenster dreifach verschlossen ist. Mit den äußeren Scheiben, den inneren Scheiben und dazwischen schweren Läden aus Holz. Durch ihre Risse fallen schmale Lichtstrahlen, die darauf hindeuten, dass in diesem Moment Leben im Esszimmer herrscht. Das restliche Haus ist stumm, gibt ihr kein Zeichen. Das Mädchen erinnert sich nicht mehr, wann es zuletzt gegessen hat. Doch um den Alten aus dem Weg zu gehen, würde sie das Abendessen bedenkenlos auslassen. Sie erwägt Orte in der Umgebung. Sie sucht nach einem anderen Grund, ins Haus zu gehen, als dem schieren Überleben, etwas Erfreulicheres. Drinnen überlegt sie, wird Poffy schon auf Zeitungsseiten liegen, hineingekauert in den winzigen Freiraum unter dem Herd. Erst ganz schwarz, mit ein paar weißen Flecken wegen des Alters. Als Kind hat sie ihn fast getötet, weil sie nicht wusste, dass Schokolade für Hunde Gift ist. Und das Osterei schien ihm so gut zu schmecken. Sie versucht, die Klinke der Eingangstür herunterzudrücken, die es ihr erlauben würde, die Treppe hinaufzusteigen und in ihr Schlafzimmer zu schlüpfen, ohne jemandem zu begegnen. Die Tür ist verschlossen. Jetzt müsste sie sich nach links wenden, um die Ecke biegen und zur Hintertür gehen, um diese dann ebenfalls verschlossen vorzufinden, zu klopfen, vielleicht um Entschuldigung zu bitten oder, was wahrscheinlicher ist, zu schweigen. Stattdessen bleibt sie vor der Tür stehen und bewegt die Klinke einige Male zu oft. Die Kälte, die an ihren Fingern nagt, muss jetzt den Flammen weichen, die aus ihrem Bauch schlagen. Die Flammen breiten sich in alle Richtungen aus, ohne dass sie etwas tun kann, um sie zu zerstreuen. Sie bestehen aus einem Licht, in dessen Gegenwart jeder Zweifel verblasst und alles, was außerhalb ihres Körpers liegt, feindlich ist. In diesem Fall hat der nächstliegende Feind die Form einer verschlossenen Tür aus Holz und Glas, die mit Tritten traktiert und entschlossen attackiert werden muss. Als Antwort leuchtet das Licht im Eingang auf und ein verschwommener Schatten dreht den Schlüssel um. Ohne dass ein Wort gesprochen wird, bedeutet man ihr einzutreten. Die Hitze des Holzherdes trifft auf ihr Gesicht und ihre Hände, die einzigen unbedeckten Körperteile, und lässt sie stärker frieren als der ins Tal fallende Alpenwind. Jetzt erinnert sie sich an alles. Besonders daran, dass sie ruhig bleiben muss und nicht auf sich aufmerksam machen darf. Also geht sie auf den gedeckten Tisch zu und tut so, als bedeutete der für sie gefüllte Teller ihr wenig. Sie setzt sich auf das konzentriert, was er enthält. Kleine Körper mit hochgereckten Schenkeln auf gelbem und rotem Brei gebettet. Eine große Schüssel Salat steht mitten auf dem Tisch. Im Herbst werden kleine Vögel mit Polenta gegessen, das, was der Gemüsegarten hergibt, ein paar Stücke Käse. Die Alten sagen, dass es Regeln gibt. Und die Regeln bestimmt der Boden vor dem Haus. So halten wir das Haus am Laufen und uns selbst auf den Beinen. Kleine Vögel schwimmen im Topf in ihrer eigenen Soße. Die Meinungen darüber, wie sie am besten zu fangen sind, gehen auseinander. Einige Freunde in Meeresnähe, Leute, die von Bergen und Wäldern wenig wissen, sagen, dass die Väter eigens losziehen, um sie mit dem Gewehr zu jagen. Wenn die Mütter sie zubereitet haben, muss man sehr vorsichtig kauen, denn an den Schrotkugeln, die noch in den Vögeln stecken, kann man sich leicht einen Zahn abbrechen. Doch zur Vogeljagd braucht man keine Feuerwaffen. Man macht es mit Vogelleim. Die Alten zertreten Wurzeln und lassen sie fermentieren, bis eine klebrige Substanz austritt, die sie auf dünne Stangen streichen. Diese stellen sie dann in der Nähe der Tränken auf, damit die Vögel mit den Krallen und Flügeln daran kleben bleiben und vor Verzweiflung, Anstrengung, Angst und Kummer sterben. Ein Nichts an Fleisch mit winzigen Knochen. Gut in den Zeiten eines Krieges, der vor 30 Jahren zu Ende ging. Aber sie will kein wehrloses Fleisch mehr. Und vor allem will sie kein erkennbares Fleisch mehr. Mit der Gabel schafft sie eine freie Stelle auf dem Teller, auf die sie ein paar Salatblätter legen kann. Poffy beobachtet sie von seinem Ehrenplatz aus. Träge von der Wärme kommt er nicht heraus, um zu feiern, dass sie auch diesmal nach Hause zurückgekehrt ist. Aber er hat die Ohren aufgestellt, ein freudiges Jaulen von sich gegeben und die Augen wurden ihm feucht wegen des stillschweigenden Versprechens jener süßen Essensreste. Im Esszimmer ist es sicher 25 Grad warm, im Rest des Hauses 4. Die Alten halten alle Türen geschlossen, um Holz zu sparen. Es gibt Regeln und in diesem Fall lautet die Regel, dass in der Kochnische gekocht wird, im Esszimmer gegessen, in den Schlafzimmern geschlafen und im Wohnzimmer steht die Anrichte mit den Bonbonieren und dem guten Geschirr für die großen Gelegenheiten. Hinsichtlich des Energieverbrauchs bedeutet das, wenn man kocht, bewegt man sich und wenn man sich bewegt, bleibt man warm. Wenn man schläft, liegt man unter Steppdecken aus Wolle und wer zugedeckt ist, friert nicht. Hält man sich aber im Wohnzimmer mit den Bonbonieren und dem guten Geschirr auf, ist man am falschen Ort. Denn die großen Gelegenheiten kommen nie. Das einzige Zimmer, das beheizt werden darf, ist das, wo gegessen wird. Denn wenn man sich frierend und zitternd den Bauch vollschlägt, wird man krank. Und wer krank ist, arbeitet nicht. Die Wärme lässt alle Gedanken wiederkehren, die sie vor mindestens 2 Stunden beschwichtigt glaubte, als sie sich vom Stadtzentrum ins Tal aufmachte und dank der Luft der Dämmerung ordentlich den Kopf freizukriegen schien. Jetzt begutachtet sie den Inhalt des Tellers, stellt fest, dass der Salat zu grün ist und bei jedem Bissen ein krachendes Geräusch macht. Getreu ihrem Vorsatz, keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu wollen, kaut sie weiter mit der lässigen Vorsicht eines Menschen, der einen angezündeten Feuerwerkskörper zwischen den Zähnen bewegt. Dabei beobachtet sie das Ungeheuer, das auf der anderen Seite des Tisches sitzt. Der Pare oder Vater betrachtet sie grimmig. Er hat schütteres weißes Haar, einst dicht, gelockt und dunkel. Sein Körper ist stark, groß, kräftig und er spricht wenig. Er kann sich einer knapp 70 Jahre währenden Anwesenheit auf der Erde rühmen, dem Planeten, der für ihn die Form eines Tals hat, wo die Sonne spät auf und früh wieder untergeht. 1905 ist er geboren. Doch es hätte auch im Jahr 1805 oder 1705 sein können. Die einzigen Wohltaten, die ihm die Moderne erwiesen hat, waren die Anstellung bei der Elektrizitätsgesellschaft Sade als Weise des Ersten Weltkriegs und die Partei, bei der man ein X macht, wenn die Zeit kommt, es zu tun. Die Wiese mäht er mit der Sense, das Badezimmer braucht er nicht, denn diese Dinge im Haus zu verrichten, ist in seinen Augen eine Schande. Für sich selbst genügt ihm hinter dem Hühnerstall ein enges Quadrat aus 4 Zementmauern mit einem Loch in der Erde als Latrine. Liebevolle Blicke schenkt er nur dem einsamen Sperling, der auf dem Gerüst wohnt. Wenn er zu Fuß von der Arbeit heimkehrt, erkennt das Tier ihn schon vom Ende der Straße aus. Es heißt, der Vogel fange an zu singen, noch bevor er um die Ecke biegt und man ihn von den Fenstern aus sehen kann. Er singt um die Würmer wissend, die in seinem schwarzen Schnabel verschwinden werden. Sie betrachtet den Sperling und denkt, wenn ich mit dem Essen fertig bin, stehe ich auf und drehe dir den Hals um. Dann fügt sie hinzu, du weißt, dass ich es nie und nimmer tun würde. Ja, ein Ausschnitt aus Ginevra Lambertis Buch »Die Aufruhr unserer Herzen«. Costanza scheint sehr früh zu spüren, dass sie dieser Enge, dieser Bedrücktheit entkommen möchte. Als Kind nimmt der Vater sie regelmäßig mit zu einer Vogelmesse. Wir hörten gerade schon die Bedeutung von Vögeln in dieser Geschichte. Costanza ist dabei herausgeputzt wie ein Püppchen, für diesen Anlass zurechtgemacht. Und an einer Stelle fragt sie ihren so strengen Vater, warum werden sie, die Vögel, in so kleinen Käfigen gehalten, dass sie sich gar nicht bewegen können? Der Vater antwortet, weil sie dann besser singen. Das scheint mir ein sehr eindrückliches Bild für die Frauenfiguren in ihrem Buch, Ginevra Lamberti. Was genau bringt Costanza dazu, von etwas anderem zu träumen, ausbrechen zu wollen, aus dieser Enge, aus dieser Welt? Ich denke, dass der Motor oder der Antrieb, den Costanza und alle weiblichen Personen, und ich sage das nicht umsonst, dass alle Freundinnen um Costanza herum, alle diese jungen Frauen, werden getrieben von einem Instinkt, von einem gleichen Instinkt, der einer gleichen Tendenz. Das betrifft nicht nur die Frauen, sondern alle menschlichen Wesen. Also, warum wir auf dieser Erde sind. Und das, warum wir auf der Erde sind, haben wir lange darüber nachgedacht. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es frei sein ist und die Freiheit anderer zu beachten und diese auch zu schützen. Und das ist nicht nur ein individuelles Ziel, sondern ein kollektives. Natürlich, dieser persönliche und auch kollektive Wunsch wird immer stärker gespürt, auch wenn er die ganze Menschheit betrifft, wird er stärker gespürt von allen Personen, die halt dieser Freiheit sehr begrenzt wird. Und das war so für diese jungen Frauen so, die eine neue Art des Lebens suchten, eben mitten in den 70er Jahren. Und wir können sagen, dass es auch im weitesten Sinne auch heute noch so ist. Erstaunlich dabei ist, dass die Frauenfiguren, die Sie beschreiben, der älteren Generation oft diese Freiheit eben auch nicht erlebt haben und darunter gelitten haben, aber nicht in der Lage sind, ihren Töchtern eine solche Freiheit zu gestehen. Sie haben schon angedeutet, dass es sich auch um eigene Familiengeschichten handelt in Ihrem Buch und im Nachwort wird das auch so ein bisschen angedeutet, ohne dass wir weiter erfahren, was es für Geschichten sind. Aber wann und warum haben Sie beschlossen, diesen Knoten, wie Sie sie vorhin nannten, noch einmal auf den Grund zu gehen? Was genau wollten Sie dabei herausfinden? Ich habe das verstanden, als ich verstanden habe, dass einen Sinn geben wollte, und zwar nicht der Geschichte der jungen Frauen der 70er Jahre und damit der Frauen, die heute das Alter meiner Mutter haben, sondern ich wollte an erster Stelle der Geschichte und auch den Gründen der Generation von Frauen davor geben. Ich hätte den Gesichtspunkt der Mütter, der Großmütter eben einnehmen müssen, also meiner Generation. Und ich hätte ihre Gründe verstehen müssen, warum sie dann auch so oft so grausam waren und auch so unerbittlich waren mit den Töchtern und auch mit dem Rest der Familie. Und das wurde nicht zum Hauptthema des Buches, aber es wurde als Leitfaden, also der Faden, warum die Geschichte halt Spannung erzeugt hat und warum dieses generationenübergreifende Trauma entstanden ist. Und dieses Trauma habe ich verstanden, dass es nicht nur die Mikrogeschichte innerhalb einer Familie betrifft, sondern auch immer die Makrogeschichte. Und in diesem Fall begann es mit dem Zweiten Weltkrieg, mit der Jugendarbeit, mit dem Verbot, weiter als die dritte Volksschuleklasse zu besuchen. Und das betraf alle Kinder dieser Epoche. Und damit hat sich eine Wut aufgestaut, die dermaßen stark war, dass sie nicht anders als in einem Übergang an die nächste Generation gipfeln würde. Und das war aber eben nicht eine gutartige Übergabe, sondern eben eine noch stärkere Wut halt übergeben wurde. Und das wollte ich halt damit darstellen. Die Wut, die auch in der Großelterngeneration sehr, sehr präsent ist. Die Mutter von Costanza zum Beispiel wurde verheiratet, ein älteren Witwer. Das war keine Liebesheirat und er trauerte eigentlich seiner verstorbenen Frau hinterher. Sie hat gelernt, mit dieser Erniedrigung zu leben. Es ist ein sehr grobes Miteinander, was eben diese Protagonistin, diese junge Frau Costanza da von zu Hause mitbekommt. Und dann bricht sie eben aus, sie möchte diesem trostlosen Leben voller Fremdbestimmung, was auch noch in diesem ländlichen, sehr rauen Part Italiens stattfindet, das haben Sie schon gehört, die Alpenwinde ziehen immer durch diese ganzen Höfe, Infrastruktur ist weit entfernt, das nächste Telefon, eine Viertelstunde Fußweg im nächsten Wirtshaus, noch viele Jahre und alles andere ist auch weit entfernt, Krankenversorgung und andere Infrastrukturen. Also es ist ein harsches Leben und Constanza bricht eben aus, sie sucht die große Liebe und die Rebellion dieser Tochter endet aber in einer fatalen Beziehung, die auch sehr wichtig ist in diesem Buch, zu einem Claudio, einem drogensüchtigen Mann. Wir schreiben dann die 70er, 80er Jahre. Claudio wächst vaterlos auf. Wie gerät er in diesen Teufelskreis von Drogensucht und Entzug, der auch kein Einzelfall ist im Italien der 70er, 80er Jahre in mittelgroßen Städten? Nicht nur einzig, wir können auch eine Geschichte, eine kollektive Geschichte nennen, die betraf eine große Schicht der italienischen Gesellschaft dieser Zeit. Und das war für mich die Gelegenheit, darzulegen, dass auch die männlichen Personen, die in diesen Seiten wohnen, die in dieser Geschichte leben, nicht erzählt werden wollen als Personen, die böse, ungerecht, negativ sind. Häufig handelt es sich um Personen, die so wie ihre weiblichen Partnerinnen, so wie ihre Töchter oder ihre Freundinnen, eben in diese Dynamiken gefangen waren, die historisch und sozial sehr viel größer und sehr viel einnehmender waren, als sie für eine Person die Möglichkeit gegeben hätten, da rauszukommen. Und das ist so für Claudio. Claudio wird zum Partner von Constanza für das ganze Leben, aber er endet in dieses Ereignis, was in Italien 78 explodiert ist. Und das war eben die Ankunft der Heroins und der illegalen Drogen in Italien. 79 war in Italien fast kein nationaler Gesundheitsdienst vorhanden und der ist praktisch erst zu dieser Zeit entstanden. Und keiner hatte irgendeine Möglichkeit, aus institutioneller und kollektiver Sicht dieses Problem angehen zu können, von Zehntausenden von jungen Menschen, die halt einer Sucht unterworfen waren, die man noch nicht vorher gesehen hatte. Und dieses individuelle Problem ist nie die Verantwortung des Einzelnen, sondern es ist etwas, was die Gesellschaft und damit auch die Politik betrifft. Ja, die Geschichte, die zieht sich dann über Jahrzehnte und Generationen. Wir machen diverse Entzüge mit Constanza und ihrem Ehemann Claudio durch, ob sie von diesem Mann loskommt oder nicht. Das möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Aber das gelbe Haus, aus dem Constanza stammt, von dem wir jetzt schon in der Lesestelle gehört haben, das zieht sich auch wie ein roter Faden durch dieses Buch. Und schicksalhafterweise wird auch Constanza wieder dorthin zurückkehren. Ginevra Lamberti, die Aufruhr unserer Herzen, das Buch eben aus dem Italienischen von Annette Kopetzky. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns sind. Und wir hören Musik, und zwar Two Italians Jazz. Herzlichen Dank. Thank you. Peace von Two Italian Jazz. Alles andere als Peace herrscht in den 70er Jahren in Italien. Es gab massive Streiks, Proteste, Gewalt von links und rechts, Attentate und der Geheimdienst hatte auch seine Finger im Spiel. Schauplatz des nächsten Buches ist die Industriestadt Turin und wieder geht es um einen Vater, schon wie bei Francesca Melandri in der ersten Stunde. Die Kinderbuchautorin Marta Barone, 1987 geboren, hat eine berührende Vergangenheitsrecherche in Angriff genommen. Als mein Vater auf den Straßen von Turin verschwand, heißt ihr Buch. Herzlich willkommen, Marta Barone. Die Stadt war großhöhnisch und gemein, schreiben Sie über Turin. Wir müssen dieses Turin ein bisschen verstehen. Was war damals dort los? Was war das für ein Ort? Buonasera a tutti. Guten Abend allerseits. Ja, Turin war großhöhnisch und gemein, weil es war eine Stadt, in der es die Fabrik eben Fiat gab. Es gab eine große interne Immigration, die innerhalb weniger Jahre fast die Bevölkerung war fast mit einer Million, um eine Million von Menschen aus Venetien aus den 50er, 60er Jahren nach Turin gekommen sind und eben in den 60er, 70er Jahren entstanden neue Viertel in Lichtgeschwindigkeit, um eben diesen Personen auch Wohnraum zu geben, die in sehr häufig schwierigen Verhältnissen lebten. Gleichzeitig gab es eine Arbeiterbewegung, die in Turin sehr bedeutsam war, eben durch die Fiat, also das geschah auch in anderen Fabriken, und viele Studenten und junge Leute, die haben sich seit 67 in der Folge sehr aktiv an diesen Kämpfen beteiligt, um diese Situation halt auch zu ändern. Und zum Teil ist es ihnen gelungen, zum Teil nicht. Wir lernen jetzt als erstes diesen Vater kennen. Die Geschichte vollzieht sich auf mehreren Ebenen. Es gibt die Vergangenheitsebene und auch die Gegenwartsebene. Und wir hören einen Ausschnitt aus dem Buch »Als mein Vater auf den Straßen von Turin verschwand« in der Übersetzung von Jan Schönherr, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, gelesen von Jona Müs. Zwei Jahre vor meinem Umzug nach Mailand, am 14. Juni 2011, war mein Vater gestorben. Er litt an einem Leberkarzinom, das innerhalb weniger Monate mit statistischer Unausweichlichkeit in die Lunge gestreut hatte. Noch während er langsam immer kleiner und aschgrau wurde, beharrte er darauf, dass mit der Lunge sei nur ein dummer Infekt, den er sich bloß eingefangen hatte, weil er von der längst überstandenen Krankheit noch geschwächt war. Er bediente sich des Fachjargons, mit dem wir aus verschiedenen Gründen beide vertraut waren. Ich saß ihm gegenüber auf dem Sofa und nickte. Wusste er, was ich wusste? Wahrscheinlich ja. Seine Angst konnte er jedenfalls nicht verbergen. Doch in stillem Einverständnis hielten wir diese Charade aufrecht bis zum Ende. Als ich das Krankenhauszimmer betrat, in das er zwei Tage zuvor mit Atemnot eingeliefert worden war und wo sein Herz vor etwa einer Stunde zu schlagen aufgehört hatte, lag er da im Pflegehemd, mit offenem Mund, wie in einer peinlichen Stellung eingeschlafen. Auf den Augen hatte er Kompressen getränkt in die Flüssigkeit, die man beim Entnehmen der Augäpfel verwendet. Seine Frau erklärte mir, oder hatte es mir vorher schon erklärt, das weiß ich nicht mehr, er habe wenigstens die Augen spenden wollen. Vielleicht die einzigen noch brauchbaren Organe der vom Krebs zerfressenen Leiche. Im Zimmer waren noch andere Leute, standen verloren herum und weinten. Niemand sprach mich an. Meine Trauer spielte keine Rolle. Ich konnte den vertrauten Körper mit den fürchterlich verdeckten Augen nicht ansehen, tigerte im Zimmer auf und ab, dem Bett immer den Rücken zugewandt. Draußen war es schwül. Die Wolken ballten sich zu einem finsteren Sommergewitter. Erfahren hatte ich es von meiner Mutter, als die aus dem Krankenhaus zurückkam, zu dem sie erst eine halbe Stunde vorher geradelt war, und ungläubig verkündete, er ist tot. Die gespenstische Feuchtigkeit ließ auch während der 3 langen Tage nicht nach, die mein Vater aus mir unerfindlichen Gründen in der Aufbahrungshalle lag und an deren Ende ich mit Schrecken feststellte, dass seine Lippen langsam von den Zähnen zurückwichen, die ersten Zeichen der Verwesung. Klein wirkte er, beinahe sanft unter dem unfassbaren Trauerflor mit dem Kreuz darauf, den die Bestatter auf den Sarg gelegt hatten. Offenbar ohne, dass irgendwer dem widersprochen hatte. Ein Kreuz. Auf ihm. Aber ich hatte ja auch nichts gesagt. Ich war sprachlos, wie herausgerissen aus dem, was da jenseits meiner selbst geschah. Seine langen Wimpern, meine langen Wimpern, beschatteten sein ausgemergeltes Gesicht. Nicht, dass er nicht wiederzuerkennen gewesen wäre. Er sah auch nicht aus wie eine Wachsfigur. Er war ganz eindeutig er. Zwar ohne Augen unter den Lidern, doch das machte mir nichts aus. Ich saß auf einem der vor dem Sarg aufgereihten Plastikstühle, den Kopf an die Wand hinter mir gelehnt und hörte nicht auf, alles um mich herum zu analysieren. Das schmutzige Licht, das durch die Fenster hereinfiel, das Geraune an der Tür, die Wortfetzen, die ich aufschnappte, die Tristesse der Räumlichkeiten, in denen diese Rituale abgehalten werden und deren immer wieder gleicher Ablauf, den ich erst so kurze Zeit zuvor zuletzt durchlebt hatte. Ich analysierte alles, aber müde, beinahe angewidert von mir selbst, so als täte ich es nicht aus freien Stücken. Tatsächlich tat ich das auch nicht. Ich war nun einmal so gestrickt. Zur Trauerfeier, einer weltlichen Zeremonie im Krematorium, dieser abstoßende Name für einen Ort, in dem Leichen verbrannt werden, kamen ein paar hundert Leute. Doch abgesehen von denen, die mir zuliebe da waren, kannte ich nur wenige. Bemerkenswert war jedoch bloß die große Zahl der Trauernden. Sonst war alles furchtbar unpersönlich. Hätte auch die Beerdigung eines x-beliebigen anderen sein können. Aus Pflichtgefühl hatte ich 2 Gedichte seiner Lieblingsdichter ausgesucht. Einfach, weil sie schön waren, feierlich klangen und inhaltlich höchstens auf abstrakte, indirekte Weise etwas Relevantes aussagten. Als ich ans Podium trat, um sie vorzulesen, wusste ich nicht, dass vor mir in der Menge ein ganz neuer Weg für mich lag. Geheim und unvorstellbar. Ich wusste es nicht, hielt aber auch nicht danach Ausschau. Ich war so blind wie mein neuer, toter, augenloser Vater. Mit fester, sonorer Stimme las ich vor, ohne auch nur einmal aufzublicken. Dann setzte ich mich wieder. Ich war 24 Jahre alt und trug das Haar in einem Zopf rund um den Kopf gebunden. Ich wusste nicht viel über ihn, abgesehen davon, dass es einem in der Jugend eben reicht zu wissen, dass die Eltern da sind und man sich sonst nicht groß für sie interessiert, haben mein Vater und ich mehr als 20 Jahre getrennt gelebt und einander über unterschiedlich lange Zeiträume hinweg kaum gesprochen oder gesehen. Wir hatten, wie man sagt, ein schwieriges Verhältnis. Bei meiner Geburt war er beinahe 42 und immer schon ein Buch mit 7 Siegeln gewesen. Mir war nie richtig klar, welchen Beruf er ausübte. Als ich klein war, hat er 1-2 Jahre an einer Privatschule unterrichtet, aber danach? Oder wieso er wieder angefangen hatte zu studieren? Ich trippelte ihm durch triste Uniflure hinterher, las oder spielte allein, während er umringt von 20-jährigen Kommilitonen Reden schwang. Sein Bart war bereits angegraut, aber noch von rostfarbenen Strähnen durchzogen, demselben Hauch von Rot, den auch meine Haare haben. Im grünlichen Licht des Palazzo Nuovo kam er mir wunderlich und traurig vor. Irgendwie fehl am Platz. Er wohnte damals in einer Mansardenwohnung. Durch das breite Fenster in der winzigen Küche, in der wir aßen, wenn ich bei ihm übernachtete, blickte man über die benachbarten Hausdächer. Er hatte überhaupt nichts in die Wohnung mitgenommen. Es war, als wäre er aus dem Nichts aufgetaucht, als wäre vor meiner Geburt noch niemals irgendwas geschehen. Aber mit 5 hat man an dieser Form von Zeit nichts auszusetzen. Erwachsene sind gleichzeitig Naturgegebenheiten und unergründliche Mysterien. Sie kommen und sie gehen. Ihre Gesichter tauchen auf und verblassen wieder. Die Zimmer, in denen sie leben, waren einerseits schon immer da und entstehen andererseits erst exakt in dem Moment, in dem man selbst, der erste Mensch auf Erden, ihre Schwelle überschreitet. Manche sind vergänglich, andere so ewig wie Gebirge. Man zerbricht sich nicht den Kopf darüber. Natürlich kam er nicht wirklich aus dem Nichts. Er war nicht von hier, genauso wenig wie meine Mutter, die mit 19 ihre Heimat an der Grenze der Provinzen Turin und Cuneo verlassen hatte und so gut wie alle anderen, die ich kannte. Er stammte aus dem Gargano, war aber nach der Schule nach Rom gegangen, um Medizin zu studieren. Mehr wusste ich nicht. Wie er in Turin gelandet war, hatte er mir nie erzählt. Sein Akzent war mittlerweile neutral, frei von jeder erkennbaren Färbung. Im Sommer besuchten wir manchmal ein paar Tage seine Familie. Er war der Zweitjüngste, hatte noch 2 Schwestern und 2 Brüder. 3 seiner Geschwister waren in Apulien geblieben, wenn auch in anderen Städten. Der Älteste, der es zu was gebracht hatte, lebte am Gardasee. Und ich sah ihn praktisch nie. Im Süden beherbergte uns mal sein Bruder, mal eine seiner Schwestern. Irgendwas an ihrem Verhältnis zueinander war ganz eindeutig schief. Und mein Vater war ebenso eindeutig anders als sie. Doch das wurde nie thematisiert. Wenn wir dort unten waren, sprach er wieder mit leichtem Akzent. Aber für mich, die wusste, wie er sonst sprach, klang das bemüht. So, als versuchte er nicht aufzufallen. Als wollte er sich anpassen, so gut er konnte. Als mein Vater auf den Straßen von Turin verschwand, dieser Vater verschwindet im Grunde genommen 2-mal. Das eine Mal sein Tod, das haben wir gerade gehört. Marta Barone, wieso war es für Sie notwendig, mehr über die Vergangenheit dieses Vaters zu erfahren? Oder für Ihre Erzählerin, die ja ein alter Ego ist. Das hing ja auch mit diesem ersten Verschwinden zusammen. Sì. Ja. Als mein Vater starb, kannte ich ihn nicht und ich war überzeugt, ihn zu kennen. Und ich denke, dass das weit verbreitet ist. Also, und ich denke, dass das auch Teil des Jungseins ist. Wir sind überzeugt, dass unsere Eltern sind vorhanden und sind eben eine Präsenz. Und es war wichtig, dass ich diesen so einen großen Abstand zu meinem Vater hatte, weil ich hatte keine Absicht, über meinen Vater zu schreiben. Aber dann ist später, nachdem er gestorben ist, wie ein Mysterium geschehen. Und das erschien durch ein Gerichtsdokument, das zusammenfasste, das ein Ereignis zusammenfasste, von dem ich bereits gehört hatte, aber über das ich mich nie interessiert hatte. Und das war ein Prozess, dem er unterworfen wurde wegen Mandarmata. Als Arzt hatte er oder hatte er. Also die Anklage, ob es stimmte, weiß man nicht, dass er einen verletzten Terroristen einer Bande halt behandelt oder zumindest untersucht hatte. Und dieses Dokument wurde mir gezeigt und das hat mir einen Teil von ihm gezeigt, das ich nicht kannte. Und ich habe ihn auf einmal interessant gefunden und ich habe in dieser Spur gefolgt. Und dieses Buch ist dieser Wiederbegegnung, um das so zu sagen. Es ist eine sehr mitreißende und bedrückende Geschichte, weil Sie viel herausfinden über die Vergangenheit Ihres Vaters. Es waren damals politisch bewegte Zeiten. Er gerät unter Verdacht, zu Prima Linea gehört zu haben oder zumindest Verbindungen dorthin gehabt zu haben. Das war ein Teil der Roten Brigaden. Es waren ungeheuer aufgeladene Zeiten, in denen auch Menschen denunziert wurden. Das ist ihm ja vermutlich passiert. Ihr Vater war Süditaliener aus Apulien. Wie kam es, denn er war politisch sehr engagiert, hat mitgestreikt, hat mitgearbeitet bei den Kommunisten, dass die extreme Linke so eine starke Anziehungskraft auf die jungen Leute ausgeübt hat damals? Was Programm? Also, mein Vater wurde 1945 geboren und das, denke ich, ist wichtig, das zu sagen, kurz nach Ende des Krieges und wie viele dieser Generation, die eigentlich nicht studieren konnten, hat er aber in Rom Medizin studiert und als 68 war er 22, 23 Jahre alt und er war bereits aktiv zu der Zeit und das habe ich aber erst später entdeckt. Weil, und die interessanteste Sache, um diese Nachforschung zu beginnen, als ich diese unbekannte Straße, dieser Weg vor mir, und es waren sehr viele Personen anwesend, die ich nicht kannte und wusste nicht, wer die waren, und ich habe die nie gesehen und die haben mir dann diese Teile gegeben, die ich dann halt versucht habe in eine, wie ich sie nenne, Phantasmagorie, also in, es ist also eben keine Biografie, weil sie ist um leere Stellen konstruiert und kann nur darum erzählt werden. Sie erzählt die Geschichte der extremen Linken dieser Zeit und wie viele mit Leidenschaft Teil davon wurden. Und teilweise verstehe, warum oder warum auch nicht, wie es halt, warum man halt auf der einen oder anderen Seite landet. Und das hat mir auch jemand gesagt, der Teil der gleichen politischen Gruppe war. Und er hat unterstrichen, wie es eine völlig andere Zeit war. Und man darf ihn nicht durch eine Sichtweise erzählen, die eben postmodern ist, die eben zeitgenössisch ist und damit ironisch, weil das ist halt sehr einfach, heute ironisch mit diesen Personen umzugehen. Aber er hat mir gesagt, mach es nicht, versuche sie mit Leidenschaft zu sehen, mit Mitgefühl, weil es ein Leben war, was eben keine Ironie enthalten hat. Und das ist eine meine Feststellung, die ich daraus gezogen habe. War es eine Befreiung, dieses Buch zu schreiben? Es war, ja, war es, aber vor allem war es sehr schön, der Person zu folgen. Und diese Person war nicht mein Vater. Zu einem gewissen Punkt war ich auch leid, meinen Vater zu schreiben, weil es war dann auch damals ein junger Mann. Es war eine Jugend, die sich vor mir geöffnet hat, die mir völlig unbekannt und fremd war. Und ich habe, daher habe ich die Person LB mit den Initialen meines Vaters bezeichnet und ich wollte halt so einen Mittelweg finden, um über ihn zu sprechen. Und das war sehr stark, Dinge zu entdecken, über diese Person zu entdecken. lavorare intorno alla sua memoria. Und seine Erinnerung aufzuarbeiten oder eben die Abwesenheit der Erinnerung. Es ist ein vielschichtiges Porträt dieses Mannes und auch Italiens geworden. Vielen herzlichen Dank, Marta Barone. In der dritten Stunde unserer langen Nacht der italienischen Literatur bleiben wir im Piemont, und zwar im Wald. Und was dort passiert, erzählt uns dann Maddalena Vaglio-Tanet. Von Norditalien geht es dann nach Süditalien in die dunklen Gassen der Altstadt. Also seien Sie gespannt auch auf unsere dritte Stunde. Ein Musiktitel von und mit dem Duo Two Italians Jazz, Palmitessa und Erario. Seien Sie herzlich willkommen aus der Commedia in Köln. Gemeinsam mit dem Literaturhaus der Stadt begrüßen wir Maike Albart und Shelley Kupferberg, spannende weibliche Stimmen der italienischen Literaturszene. Italien ist Ehrengast der diesjährigen Frankfurter Buchmesse und pünktlich zu diesem großen Anlass und Auftritt sind zahlreiche Bücher aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt worden. Mit Francesca Maria Benvenuto werden wir in die Großstadt gehen, durch die Gassen von Neapel, um dann sogleich in den Wald zu verschwinden. Mit Maddalena Vaglio-Tanet werden wir das tun. Ein undurchdringlicher Wald erwartet uns, der die eine oder andere Geschichte bereithält. Und mit dem Wald werden wir jetzt auch gleich beginnen und kommen so schnell auch nicht aus ihm wieder heraus. Maddalena Vaglio-Tanet entführt uns in ihrem Buch genau dorthin und in eine Geschichte, in der eine Lehrerin verschwindet, nachdem sich eine Tragödie abspielt. Maddalena Vaglio-Tanet, 1985 im italienischen Biella geboren, ist Literaturscout und Autorin. Sie veröffentlichte Gedichte und Kinderbücher. In den Wald ist ihr gefeierter Debütroman und wir hören einen Ausschnitt. Es liest Christiane Nothofer. Die Schule war ein zweistöckiges Gebäude in der Farbe von Milchkaffee. Umgeben von einem engmaschigen Zaun, Hortensienbüschen und Lorbeerkirschen. Im Schulhof wechselten sich Kies und Zement mit grasbewachsenen Flächen ab, auf denen niedrige Bäumchen wuchsen. Sie wurden von den kleineren Kindern malträtiert, die darauf herumkletterten und die Blätter abrissen, um im Spiel damit Suppen zuzubereiten. Die Schule lag eine Viertelstunde Fußweg vom Kiosk entfernt. Irgendwann muss sie die Zeitung aufgeschlagen haben, überlegten sie dann. Tatsächlich holte die Lehrerin, ohne stehen zu bleiben, die Zeitung aus ihrer Tasche. Bevor sie die Schule betrat, überflog sie gern wenigstens die Schlagzeilen, um sich fester in der Welt verankert zu fühlen. Du bist in Gedanken immer woanders. Du bist verträumt, Silvia. Seit jeher wurde ihr das gesagt. Mit heftigen Bewegungen blätterte sie die Zeitungsseiten auf, dann am Straßenrand las sie die Nachricht. Schlagartig blieb sie stehen. Äußerlich wirkte sie ungerührt, doch von nahem gesehen wäre ihre Erstarrung unnatürlich erschienen. Innerlich war sie eine Lawine. Sehr bald konnte sie die Buchstaben nicht mehr unterscheiden und doch pulsierten mitten zwischen dem schwarzen Splitt der Lettern einige wenige isolierte Wörter vor ihren Augen. Sturz, Körper, Tragödie. Nach etwa einer Minute schlug sie die nächste Seite auf, wo der Artikel fortgesetzt wurde und ein Foto den großen Häuserblock mit dem Cervo zeigte, dem Wildbach, der am Fuß des Gebäudes vorbeiströmte. Sie merkte, dass sie weitergegangen war. Wunderbarerweise trugen sie die Beine wie von selbst. Sie ging schnell voran, wie jemand, der zu spät zu einer Verabredung kommt, und nur gelegentlich schwankte sie oder ihr Fußgelenk gab nach. Aber sie hätte nicht sagen können, ob sie hinkte oder die Schulter schmerzte, mit der sie eine Hausmauer gestreift hatte. Der Staub vom Verputz hatte eine helle Spur auf ihrem Mantel hinterlassen. Vielleicht war es aber auch Tafelkreide vom Vortag. Sie ging am Krankenhaus vorbei und ließ sich die abschüssige Straße hinunterführen. Der Bürgersteig an der Zementmauer war eng. Über die Pflastersteine holpernd überholten sie ratternd die Autos. An der letzten Spitzkehre tauchten der Wildbach Cervo und die Brücke auf. Und sie spürte, dass ihre Beine sie mit aller Gewalt ins Wasser werfen wollten. Sie hatte nichts dagegen. Es war ihr gleichgültig. Im Gegenteil, es erschien ihr sinnvoll, sogar logisch. Über die Brüstung zu steigen wäre einfach. Niemand achtete auf sie. Niemand hätte sie rechtzeitig daran hindern können. Zu ihrer Überraschung aber ging sie so schnell über die Brücke bis ans andere Ufer, als würde sie Fahrrad fahren. Dabei spürte sie einen Krampf im Bauch, weil sie sich nicht weit von dem in der Zeitung abgebildeten Haus befand. Und einen Augenblick lang ging ihr das Märchen vom Rattenfänger durch den Kopf, der die Ratten und dann auch die Kinder im Fluss ertränkt, um sich zu rächen. Sie war die Ratte. Aber die Reihenfolge war falsch. Die Ratte kommt vor dem Kind, nicht danach. Nun hatte sie die Gelegenheit verpasst und musste weitergehen. Sie überlegte, dass sie wahrscheinlich gehen würde, bis sie zusammenbrach. Und auch das war ihr Recht. Es hätte nur sehr viel länger gedauert. Alles verschwamm vor ihren Augen, sie erkannte die Formen nicht mehr. Ihr war, als käme der Wald auf sie zu und umhüllte sie mit einer Mischung aus Baumstämmen, Dornen und Laub. Sie kam nie zu spät und ihre Abwesenheit versetzte alle in Aufregung. Inzwischen war die Nachricht auch in die Schule gelangt. Der Kommissar hatte um ein Gespräch mit dem Direktor und den Lehrern gleich nach dem Unterricht gebeten. Ein paar Reporter hatten das Schulgebäude gerade in dem Moment fotografiert, als die Kinder durch das Tor hineinströmten. Ein Schüler aus der zweiten hatte gerufen: "Hallo Onkel!" Es war eine kleine Stadt. Jetzt blieb in der Klasse eine Bank leer und Sylvia war nicht zu sehen. Man vermutete, dass sie es erfahren hatte. Jemand musste sie angerufen haben. Vielleicht ein Reporter oder ein Verwandter, der früh aufstand und sich nicht imstande gefühlt hatte, aus dem Haus zu gehen. Eine andere Lehrerin, eine ihrer besten Freundinnen, Schwester Anangela, rief erst in ihrer Wohnung an, dann, weil niemand abnahm, bei ihrem Cousin Anselmo, der nur zwei Häuser weiter wohnte. Seine Schwiegermutter war am Telefon. "Guten Tag, Gemma. Hier ist Schwester Anangela. Wie geht es Ihnen? Alles in Ordnung?" "Nun ja, Gemma, wie man's nimmt. Ich suche Sylvia. Ist sie bei euch? Ich verstehe, dass sie heute nicht kommen wollte." "Sie ist nicht bei uns." "Oh", sagte Schwester Anangela. Dann wiederholte sie: "Sie ist nicht bei euch." Vor ihr stand der Direktor, der wie aufgezogen fortwährend den Kopf schüttelte und die Lehrerin vor Lee schniefte. "Was ist denn passiert, Schwester Anangela?" "Vielleicht ist sie ja zu Hause, geht aber nicht ans Telefon. Würden Sie bitte mal nachsehen?" "Natürlich, ich habe einen Schlüssel. Aber Sie machen mir Angst." "Es ist wegen einer Schülerin, Gemma, ein Mädchen aus der fünften, Sylvias Klasse." Obwohl sie versuchte, sich zusammenzunehmen, brach Schwester Anangela die Stimme. "Sie lebt nicht mehr. Sie ist gestern Abend von uns gegangen." "Heilige Madonna, oh Gott!" Gemma nahm den Hörer vom Ohr und betrachtete ihn, als wäre er schuldig. Dann hob sie ihn wieder ans Ohr. "Wie kann sie das erfahren haben?" Vielleicht hat jemand Sie heute Morgen sehr früh angerufen oder Sie hat die Zeitung gekauft, die Nachricht gelesen und ist nach Hause zurück. Ein Unfall? Fragte Gemma. Im Cervo, im Wildbach. Wir wissen es nicht genau. Armes Wesen, Gott hab sie selig, sagte Gemma. Sie war sehr fromm und wenn sie sich an Gott wandte, fiel sie wieder in ihr Friaulisch zurück. Ich weiß, es ist schrecklich, ein kleines Mädchen, 11 Jahre. Wir sind alle tief betroffen. Sicher ist auch die Silvia erschüttert, wenn sie es erfahren hat. Das Mädchen war ihre Schülerin, sie hat sich sehr um sie gekümmert. Gehen Sie nachschauen, Gemma. Ich rufe Sie wieder an, Schwester Anangela. Gemma legte den Hörer auf und verließ das Haus. Sie trug noch ihre Schürze und war mit den Fersen nicht in die Schuhe geschlüpft. Sie werden zurückrufen, sagte Anangela zum Direktor. Ich sehe mal nach der Klasse. Ihr Herz war schwer. Wegen des Mädchens und jetzt auch wegen Silvia. Sie kannte Silvia. Sie wusste, dass sie den Schmerz nicht ertragen würde. Sie konnte hart und undurchsichtig erscheinen, wie eine Eisscholle, über die man spazieren kann, ohne zu befürchten, sie könnte brechen. Doch in Wirklichkeit war das Eis dünn. Eine Membran, die sich noch kaum verfestigt hatte. Sie betrat den Klassenraum der 5., die von einem finster dreinblickenden Hausmeister bewacht wurde. Die Schüler wussten noch nichts. Habt Geduld, Kinder. Eure Lehrerin, Signora Canepa, ist vielleicht krank. Wir versuchen das gerade herauszufinden. Sie zeigte auf ein Mädchen in der ersten Reihe. Entschuldige bitte, ich weiß deinen Nachnamen nicht. Cairoli. Nun, Cairoli, bitte gib mir dein Schulbuch. Sie setzte ihre Brille auf, überflog mit ihrem dicken Finger das Inhaltsverzeichnis und gab ihnen ein Stück zum Lesen auf. Der kleine Elefant vom Fluss Limpopo. Lest euch den Text still durch und unterstreicht die Nomen rot, die Verben blau und die Adjektive gelb. Sie wechselte einen aufmunternden Blick mit dem Hausmeister und ging hinüber in ihre Klasse, eine zweite, wo die Kinder sich an den Minuten unverhoffter Freiheit erfreuten. Auch dort wachte ein Hausmeister über das laute Geschnatter. Ein Schüler stand vor der blank gewischten Tafel. Er machte ein Gesicht, als hätte man ihm eine stachelige Kastanienschale in die Unterhose gesteckt. »Was machst du da, Martinelli?« »Ich hab ihn an die Tafel geschickt, Schwester Anangela. Er hat über ihre Abwesenheit etwas Schmutziges gesagt.« »Verflixt etwas Schmutziges? Was muss ich da hören?« Sie wollte den Hausmeister nicht demütigen, indem sie seine Strafe zurücknahm, aber sie wollte den Jungen auch nicht dort stehen lassen. Nicht an diesem Tag. »Er hat gesagt...« Der Hausmeister suchte nach einer passenden Umschreibung. Er hat gesagt, Sie seien auf der Toilette, Schwester Anangela. Interessant. Um Ihre Notdurft zu verrichten. Ich verstehe. Danke. Bitte entschuldigen Sie, platzte der Junge heraus, den Tränen nahe. Schwester Anangela spürte das Salz der Tränen auch in ihrer Kehle. Du bist entschuldigt, Martinelli. Geh an deinen Platz zurück. Und zu deiner Information, ich war nicht auf der Toilette. Sie setzte sich und einen Augenblick lang hatte sie Angst, dass sie diesen Morgen und die kommenden Tage nicht durchstehen würde. Die Beerdigung. Sie senkte den Kopf. Die Kinder beobachteten sie. Verflixt, sagte sie wieder. Und die Kinder machten Augen wie eine Schar kleiner Eulen. Sie musste die Schüler in die andere zweite bringen und in die Klasse des Mädchens zurückkehren, wo sie noch der kleine Elefant vom Fluss Limpopo lasen und nichts wussten, ahnungslos waren. Ja, und so mit entschwindet diese Lehrerin im Wald und ihre Kolleginnen und Kollegen sind in Erklärungsnot, was denn da eigentlich vorgefallen ist. Ein 11-jähriges Mädchen hat sich durch einen Sprung in einen Wildbach das Leben genommen. Die Lehrerin also verschwindet spurlos. Wir Lesende, wir wissen von Anfang an, dass die 42-jährige Silvia, eine alleinstehende Frau, die als Sonderling gilt, in den nahen Wald gegangen ist und sich dort ein abgelegenes Plätzchen gesucht hat, um allein zu sein. So scheint es. Sie scheint sich schuldig zu fühlen, verantwortlich für den Tod des Mädchens. Maddalena Valjo-Tanet, warum fühlt sie sich schuldig? Guten Abend und ich freue mich sehr. Ich werde versuchen, auf Deutsch zu sprechen. Bitte entschuldigen Sie meine Fehler. Okay. Genau, also die Lehrerin Silvia, sie fühlt sich schuldig, obwohl sie das richtig getan hat. Also das Mädchen Giovanna war nicht jeden Tag in der Schule. Sie hatte angefangen, mit Freunden nicht in die Schule zu gehen. Und die Lehrerin musste wirklich die Familie anrufen. Aber das Richtige hat eine Tragödie ausgelöst. Irgendwie. Und das war für mich wirklich eine der Fragen, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben. Kann man das ganze Leben sich schuldig fühlen, auch wenn man nichts falsch gemacht hat? Und wie kann man weiterleben nach dem Tod eines Kindes? Diese Geschichte spielt in den 1970er Jahren und das begreift man auch im Laufe der Lektüre. Auch hier haben wir es mit einer ländlichen Atmosphäre zu tun, irgendwo im Piemont. Der Wald ist wild, die Landschaft beschreiben sie sehr eindringlich und poetisch, aber auch archaisch. Auch die Geschlechterrollen spielen wiederum in diesem Buch eine Rolle. Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch diese lange Nacht der italienischen Literatur. Auch die Frauenbilder, mit denen wir es da zu tun haben. Und diese Silvia, ich habe es kurz gesagt, diese Lehrerin als Anfang 40-Jährige, ist ein Sonderling. Sie ist unverheiratet, aber eine leidenschaftliche Lehrerin, und auch von ihrer Geschichte erfahren wir einiges, eine harsche Geschichte, die auch von Krieg und ja, vor allem vom Waisenkinddasein geprägt ist. Das ist eine Geschichte, mit der Sie irgendwie auch aufgewachsen sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Am Ende des Buches erläutern Sie es ein wenig. Was genau wurde denn darüber erzählt? Genau, also die Geschichte wurde von vor etwa 50 Jahren Ereignisse inspiriert, die Menschen meiner Familie passiert waren. Und ich bin ein Einzelkind. Ich war sehr oft mit meinen Großeltern und sie haben viele, viele Geschichten erzählt, manchmal lustige Geschichten, manchmal traurige Geschichten. Die waren während Faschismus aufgewachsen. Sie hatten den Krieg erfahren. Aber diese Geschichte war wirklich etwas anders. Also diese Geschichte wurde mir nie erzählt. Es war noch irgendwie unheimlich und ungelöst nach vielen Jahren. Und ich kannte die echte Lehrerin sehr gut. Sie war wie eine Oma für mich. Ich wusste, dass sie vor vielen Jahren verschwunden war. Und sie war ja da, so sie war zurück, das war klar. Aber niemand wollte mir sagen, warum und was passiert war. Und ich glaube, es gibt ein Rätsel, ein Geheimnis in dieser Geschichte. Das hat nichts zu tun mit Fakten, das ist kein Krimi, sondern mit dem menschlichen Verhalten und mit menschlichen Akten. Und diese Art Rätsel und Undurchsichtigkeit kann man nicht vollständig lösen und erklären. Und das war noch so. Und ich habe danach auch die Zeitungsartikel gefunden über diese Geschichte. Ich habe dann mit meiner Mutter gesprochen und so weiter. Also ich habe meine Forschung gemacht. Aber das war immer da für mich und es ist noch so. Und in diesen Zeitungsartikeln, das erfahren wir dann erst wirklich so im Nachwort, da deutet sich auch an, dass es sich um einen Teenager handelte, eine junge Frau, die offenbar auch frühreif war und mit dieser frühreifen pubertären Entwicklung so ihre Schwierigkeiten hatte, deswegen gehänselt wurde. Andererseits haben sich Jungs für sie interessiert. Auch sie wird zur Außenseiterin. Sie ist massiv unter Druck. Sie hat einen sehr strengen, autoritären Vater, der sie seltsam anschaut aufgrund ihrer körperlichen Entwicklung. Also das Das sind so ganz subtile Andeutungen, die vielleicht was über diese Geschichte erzählen. Sehr poetisch, und das finde ich ist Ihnen grandios gelungen, beschreiben Sie die Natur in dieser Gegend. Der Wald, der steht, glaube ich, für ganz vieles, wie eine Metapher. Er ist undurchdringlich, und diese Lehrerin, die verschwindet in dem Wald und wird quasi eins mit der Natur, hat man manchmal das Gefühl, mit der Umgebung, den Blättern, den Tierchen, den Geräuschen, dem Regen, dem Wechsel von Tag und Nacht. Wie sehr hat sie selbst diese Natur, dieser Wald geprägt, in dem sie auch aufgewachsen sind? Ich war oft im Wald, als ich klein war. Ich habe da gespielt und auch gearbeitet, weil mein Opa hatte einen Wald und wir alle haben da ein bisschen so geholfen. Also für Silvia am Anfang ist der Wald das Gegenteil des von Menschen bewohnten und gestalteten Raums. So, es ist für sie die Möglichkeit, alleine zu sein. Sie will nicht sprechen, sie will nicht gesehen werden, sie will nicht getröstet werden auch. Und im Wald gibt es Leben und Tod, aber ohne Schuld, ohne Trauer, ohne Sünde. Und sie würde gerne wie, also ein Vogel werden oder so sich verwandeln. Und dann, genau, so den Wald wollte ich, dass es sehr konkret ist, sehr konkret, sehr präzise mit detaillierten Beschreibungen, aber auch es ist ein literarischer Topos. Und es gibt auch viele so Referenzen und Echos von das Unbewusste zum Beispiel, das Mystische, das Märchenhafte. Oder die Grimm-Märchen, genau. Mhm. Und das war auch für mich sehr interessant im Grimm-Märchen. Ist ein Wald. Es kann sehr negativ sein, ein bedrohlicher, fleischfressender Ort in Rotkäppchen zum Beispiel, aber auch ein Ort, ein Zufluchtsort in Schneewittchen zum Beispiel. Und diese also doppelte Natur war für mich sehr interessant. Genau. Und ich glaube, aus dem Wald kommt man nicht gerettet und besänftigt zurück. Man kommt manchmal zurück. Für die Lehrerin, so, es gibt eine Möglichkeit, weil ein Kind dann am Ende findet sie. Und, ja, ein kleiner Junge wird die Lehrerin finden, aber er darf keinem sagen, dass er sie gefunden hat. Eine ganz spannende Konstellation, über die wir jetzt an dieser Stelle nicht mehr verraten. Ich möchte Sie aber zum Schluss noch fragen, Maddalena Valio-Tanet, Sie sprechen Deutsch, wir hören es, unter anderem, weil Sie ein paar Jahre in Berlin gelebt haben und Sie leben heute in den Niederlanden. Ich weiß nicht, wo Ihr Buch entstanden ist, aber ich habe mich gefragt, und ich nehme an, dass es eben nicht im Piemont entstanden ist, sondern eben außer Landes, was es für Sie bedeutet, sozusagen nochmal in die Heimat so sinnlich, so poetisch, so dicht einzutauchen mit dem Abstand, ja, mit dem geografischen Abstand. Ich glaube, ich könnte das Buch schreiben, vielleicht weil ich nicht da war. Ich habe die richtige Distanz, sagt man so. Genau, ich wohne nicht mehr in Italien seit 15 Jahren. Ich war 9 Jahre lang in Berlin, jetzt in Maastricht, vorher in den USA. Und irgendwie, das war auch als ich da war, es ist eine kleine Stadt, ich wollte wirklich weg. Aber als ich weg war, wollte ich dann davon schreiben. Genau, also ich glaube, ich brauchte eine Distanz. Also das Buch ist da, weil die Lehrerin nicht mehr da ist, ich glaube, dann hatte ich wirklich den Mut das zu schreiben. Und ich habe auch das geschrieben, weil ich nicht so nah war, wirklich. Das war für mich notwendig irgendwie. Ein intensives Stück Lektüre. In den Wald, der Debütroman von Maddalena Valio-Tanet, aus dem Italienischen übersetzt von Annette Kopetzky und erschien im Surkamp Verlag. Herzlichen Dank. Hoppala, und hier ist nochmal das Duo Two Italians Jazz mit einem weiteren Titel Sagres. Vielen Dank, Alessandro Palmitessa und Cosimo Erario. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben ein düsteres und zerrissenes Italien kennengelernt heute Abend, gleichzeitig ein sehr vitales und immer wieder ganz menschliches. Und das gilt auch für das letzte Buch der langen Nacht der italienischen Literatur. Geschrieben hat es Francesca Maria Benvenuto. Sie ist von Beruf Rechtsanwältin, stammt aus Neapel, wo sie 1986 geboren wurde, lebt aber inzwischen in Paris. Dieses Meer, dieses unerbittliche Meer heißt ihr Roman. Francesca Maria Benvenuto, wir haben schon gehört auch von Ihrer Kollegin Maddalena Vagliotanet, dass sie nicht in Italien wohnt. Es ist etwas Typisches, glaube ich, für Ihre Generation. Oder liegt es an Neapel? Ist Neapel eine Stadt, aus der man weggehen muss? Erstmal vielen Dank für die Einladung, für die Anwesenden. Es ist das erste Mal, dass ich mein Buch in Deutschland vorstelle. Ich bin sehr aufgeregt. Also. Das ist der Applaus zur Mutmachende. Ich habe Italien vor 12 Jahren verlassen, weil ich mich in einer Situation befand, die sehr schwierig war, weil ich hatte mit 23 Jahren meinen Abschluss in Jura gemacht oder fast einen Doktor in internationalem Strafrecht abgeschlossen. Und ich fand keine Arbeit, keine Stelle. Und ich bin nach Frankreich gegangen, um diesen Doktorabschluss abzuschließen. Ich musste halt 6 Wochen Forschung machen. Und aus 6 Monaten wurde ein Leben. Und ich bin dort geblieben. Ich habe meinen Doktor gemacht und wurde dann eben auch zum Rechtsanwältin in Frankreich. Die Realität in Italien ist halt, war mir nicht sehr freundlich gesinnt. Am Beginn meiner Karriere. Aber sie ist jetzt meine Freundin, weil ich eben meinen Traum wahr machen konnte und mein Buch veröffentlichen konnte. Dann haben Ihnen die Anklageschriften und Prozessakten nicht mehr gereicht. Oder wieso musste ein Roman her? Tatsächlich nein. Die haben mir noch nie gereicht. Ich bin aus Zufall Anwältin geworden. Ich wollte eigentlich Literatur machen. Ich wollte eigentlich moderne Literatur studieren. Und zufällig bin ich bei Jura gelandet und zufällig Strafrechtlerin geworden. Und auch aus Zufall habe ich dieses Buch geschrieben. Das ist immer der Zufall. Meine Mutter hatte eine in Nisida eben unterrichtet, wo sich dieses Jugendgefängnis befindet, eben die Hauptfigur dieses Romans, eben Zeno, lebt. Und als kleines Kind hatte sie mir davon Anekdoten erzählt, als ich versucht habe, eine Idee für einen ersten Roman zu finden, habe ich das nicht in Nisida gesucht und nicht in den Anekdoten meiner Mutter, aber zufällig habe ich in Paris am 12. Juni 2021 beim Abendessen mit meinen Eltern und es waren auch französische Freunde da, hat meine Mutter, ich weiß nicht warum, auf einmal wieder von Nisida gesprochen und diese Stimme dieses Protagonisten hat zu mir gesprochen und bei diesem Abendessen habe ich mehr oder minder die heutige erste Seite des Romans geschrieben. Und die fast noch immer die gleiche ist. Nisida, das ist der Schauplatz dieses Romans. Und Francesca Maria Benvenuto schlägt einen ganz besonderen Tonfall an. Zeno ist 15 Jahre alt, er ergreift das Wort. Und wie das klingt, hören wir jetzt, gelesen von Jona Müs. Er liest den Anfang von Dieses Meer, dieses unerbittliche Meer, übersetzt von Christina Ammann. Der Schließer in meiner Abteilung ist echt ein Opfer. Und das ist nicht dahingesagt, das stimmt echt voll. Er heißt Costantino und hat im Mund keine Zähne, nur 2. Er sieht grauenhaft aus. Da draußen bei euch, also nicht im Knast, heißt der Schließer Vollzugsbeamter. Und der ist hier der Boss. Ist das so klar? Ich habe Signora Martina, unserer Lehrerin hier in Isida, die uns Italienisch beibringt, was versprochen. Ich habe ihr versprochen, aufzuschreiben, was ich denke. Auf Papier. Dann legt sie beim Direktor ein gutes Wort für mich ein, hat sie gesagt, damit ich Weihnachten Ausgang kriege. 2 ganze Tage. Am 24. abends und am 25. Dezember. Aber was ich hier schreibe, guckt sie noch an, damit man es besser versteht. Weil eigentlich spreche ich neapolitanisch. Ich sag's euch also gleich, das korrigiert noch eine. Ich will ja keinen bescheißen. Ich habe in meinem Leben geklaut, gedealt und sogar gemordet, aber nie einen beschissen. Und nur so kann ich reden, ohne bescheißen. Professoressa, das müssen wir also von Anfang an klarstellen. Ich schreibe alles auf, so wie ihr wollt, und ihr gebt das allen zu lesen, so wie ihr wollt. Aber 1-2 Fehler sollen ruhig drin bleiben, damit man sieht, das bin wirklich ich. Das ist wichtig, dass das wirklich ich bin. Sonst erkenne ich mich nicht wieder, wenn ich in den Spiegel gucke. Aber die Kommas könnt ihr ruhig reintun. Damit kenne ich mich nicht aus. Die mag ich ja nicht. Das wisst ihr. Ein Punkt hat mehr Würde. Den 23. Oktober im Jahr 1991. Jedenfalls heiße ich Zeno, was ein komischer Name ist. Erstens, weil er mit Z anfängt, dem letzten Buchstaben im Alphabet. Also ich hätte mir einen anderen gegeben, der einem Angst einjagt, wie Rambo oder was Amerikanisches. Oder einen, der mit A anfängt, dem ersten Buchstaben, der sich im Alphabet für den Allertollsten hält. Aber ihr habt gesagt, Professoressa, Zeno ist ein schöner Name. So heißt ein berühmter Typ in einem Buch, habt ihr gesagt, der ununterbrochen raucht, genau wie ich. Und einfach nicht aufhören kann, obwohl er eigentlich will. Der arme Typ ist ja noch schlimmer dran als ich. Ich versuch's nicht mal. Weil mit einer Zigarette isst man wer. Sonst wüsste ich gar nicht, wohin ich die Hände hintun soll. Ich rauch, seit ich 11 bin. Ich soll das Buch über den Raucher Zeno lesen. Mit dem Rauchen aufhören und an meine Gesundheit denken, habt ihr gesagt. Aber da habe ich jetzt keine Zeit für. Ich lese das später, versprochen, keine Sorge. Also, ich sitz hier drin, was das Gegenteil von da draußen ist. Ich sitze im Jugendknast von Isida, weil ich habe einen umgebracht. Abgeknallt, genauer gesagt. Ich sag das extra, weil fürs Umbringen gibt's nicht nur Pistolen. Auch Messer, die bloßen Hände, Hände mit Handschuhen, eine Bombe, Fußtritt ins Gesicht. Wer einen umbringen will, hat viel Auswahl. Wer sterben muss, eher weniger. Ich habe einfach 3 Schüsse abgefeuert und der ist tot umgefallen. Ich saß auf meinen Roller. Es war echt heiß. Ich bin gleich abgehauen, mitten durch Forcella, aber sie haben mich trotzdem geschnappt, weil alle haben mich gesehen und es war morgens. In der Via Speranzella haben sie mich erwischt. Ein paar Stunden später haben sie es der Mama gesagt, aber ich war nicht dabei. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt, den ich umgebracht habe. Vielleicht hatte er einen schönen Namen. Besser wie meiner. Der wollte mich erschießen, aber ich war schneller. Mit der Knarre kenne ich mich aus. Wer es mir gezeigt hat, das kann ich aber nicht sagen. Wie ich hier angekommen bin, hat mir die Vogelscheuche, also die Nonne im Gefängnis, gesagt, ich hätte den umsonst ermordet, weil der ist jetzt frei, aber ich sitze. Kann mir das mal einer erklären? Wäre es etwa besser, ich wäre tot? Ich habe der Vogelscheuche gesagt, keine Ahnung, ob der jetzt wirklich frei ist. Vielleicht gibt's danach auch noch einen Knast. Ihr könnt das gar nicht wissen, ihr Vogelscheuchen. Ihr seid ja nicht tot, leider. Zum Teufel mit euch. Da sah die Vogelscheuche aber alt aus. Mit dem danach, da soll ich besser Don Vincenzo fragen, hat sie gesagt, den Gefängnisseelsorger. Aber der ist sowieso ein Lügner. Nichts als Lügen, erzählt er. Für mich ist danach, was nach dem Tod kommt. Und das hat noch keiner gesehen, nicht mal die Pfaffen. Da war ja noch keiner. Die denken sich nur Schwachsinn aus. Und darum geht mir das danach am A vorbei, Professoressa. Wir müssen ans Heute denken. Basta. Sie haben mich nach Nisida gesteckt, was mir echt nicht passt. Das ist nämlich eine Insel wie Sizilien, aber winzig und da gibt's keine Stadt. Ich wollte eigentlich nach Santa Maria Capua Vetere, weil der Knast liegt an einer Straße und nicht am Meer. In Santa Maria Capua Vetere könnte ich Zettel verschicken, wie ich Bock habe. Ich könnte sie durchs Fenster schmeißen. Die Antwort pfeffert mir dann einer vom Bürgersteig geradewegs ins Gesicht. Da könnte ich sogar weiter Geschäfte machen. Aber das erkläre ich besser nicht. Und ich könnte meiner Süßen, also meiner Freundin, Küsschen schicken. Von Natalina erzähle ich euch später. Aber sie haben mich auf diese gottverlassene Insel hier gesteckt. Dem Direktor habe ich gesagt, wenn ich in Santa Maria Capua Vetere einen Platz frei wird, muss er mich da unbedingt hinschicken und nicht den vermaledeiten Totore, der es echt nicht verdient hat. Außerdem kommt Totore sowieso nächstes Jahr raus und nach Hause. Und ich bin erst 15 und noch 2,5 Jahre hier. Tag für Tag. Mit den anderen Minderjährigen und dem Meer. Und danach, genauer gesagt, am 3. August 1994, steckt ihr mich nach Poggio Reale. Diretto, das wisst ihr genauso gut wie ich. So steht's geschrieben. Und was geschrieben steht, ist immer beschissen. Das ist also euer Geschenk, wenn ich volljährig werd. Das Meer in Nisida ist wirklich zu nichts zu gebrauchen. Was sollen wir damit? Wir brauchen das, was zu gebrauchen ist, sonst können wir uns irgendwann nur noch aufhängen und das ist doch wohl nicht gerecht. Wir dürfen nicht mal drin baden, in dem bekackten Meer, weil ihr Angst habt, dass wir abhauen. Wir dürfen es nur angucken. Ich schwöre, ich kann nicht mal schwimmen. Ich würde nicht abhauen. Ich gehe nicht weiter rein, wie wo ich stehen kann. Und nur mit Luftmatratze, Schwimmärmchen und so. Diretto, für den Fall, dass ihr das lest und es in Santa Maria Capua Vetere einen freien Platz gibt, sagt mir einfach Bescheid. Ich stehe jederzeit bereit. Mama ist eine Nutte. Entschuldigung, Professoressa, aber ihr wisst ja, das stimmt. Und wenn das jetzt vulgär ist, das ist nun mal ihr Beruf, anders kann ich das nicht sagen. Keine Ahnung, ob sich die Leute wegen sowas aufregen. Aber wenn ich alles aufschreiben soll, dann kann ich das nicht verheimlichen, dass Mama anschaffen geht. Das ist wichtig. Ist doch genauso eine Arbeit wie andere. Mama macht das jedenfalls mit viel Würde. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, ob sie das noch macht oder aufgehört hat. Sie wird älter und wenn die Kerle sie angucken, dann nicht mehr unanständig, eher mitleidig. Jedenfalls ist Mama nicht aus Berufung Hure geworden, das will ich ein für alle Mal klarstellen, weil es gibt Frauen, die träumen da schon als Kind von. Ich will aber niemand verurteilen. Jeder brennt für irgendwas. Seit mein Vater im Knast sitzt, ist Mama Hure, um Cash zu verdienen, für sich und uns, ihre Kinder. Doch sie steht da nicht als Einzigste in den Gassen. In Forcella, dem Viertel, wo wir wohnen, stehen viele Huren, das können wir gar nicht verheimlichen. Die kann man überall sehen. Die stehen da vor ihren Häusern zu festen Zeiten. Alle kennen die, schon die Babys. Und vor allem die aus den reichen Vierteln, die so tun, als würden sie das nicht wissen. Und allen erzählen, es gibt nur Mütter und Ehefrauen. Aber das stimmt nicht. Alle wissen, es gibt auch die anderen. Ich bin froh, dass Mama auch noch das andere ist. Und alles drei zusammen schafft. Seit ich hier bin, habe ich leider nichts mehr von Mama gehört. Und das ist jetzt schon über ein Jahr. Aber ihr habt gesagt, Professoressa, Weihnachten holt sie mich für 2 Tage nach Hause. Heiligabend und am 25. Und das ist gut, weil dann hat sie mich noch nicht vergessen. Seine Kinder, sagt ihr immer, die kann man nicht vergessen. Aber das stimmt nicht. Die Zeit vergeht genauso für eine Mama, die hat ihr eigenes Leben und ihre Sorgen. Ihr habt eure Tochter immer vor Augen, die könnt ihr nicht vergessen. Aber meine Mama nicht. Wer weiß, vielleicht vergisst sie erst mein eines, dann mein anderes Auge. Meine Nase, die Beine, die Arme. Und am Ende muss sie mich erst wieder mühsam in ihrem Hirn zusammenpuzzeln. Ich hoffe, manchmal guckt sie ein Foto von mir an und frischt ihre Erinnerungen auf. Aber bei meinem Vater, da ist es mir scheißegal, ob er mich vergisst. Vielen Dank, Jona Müs. Es war ein Auszug aus dieses Meer, dieses unerbittliche Meer. Und wir haben jetzt schon so einen Eindruck gewonnen von diesem Helden. Der Roman ist übrigens bei Kunstmann erschienen. Das ist ein ganz bestimmter Typ. Hat so ein Junge eigentlich überhaupt irgendeine Chance? Allora, also, è una domanda un das po' ist eine schwierige Frage. Io sono ich avvocato bin Strafrechtlerin. Ich verteidige viele Minderjährige. Meine berufliche Erfahrung ist indirekt in dieses Buch eingetreten. Aber es ist doch sehr intim und es ist also eben in einem Zug geschrieben und da ist natürlich viel Unbewusstes drin enthalten. Und damit ist es natürlich auch sehr intim. Und nachdem Teile des Romans wieder gelesen habe, nachdem ich hier geschrieben hatte, habe ich Dinge über mich entdeckt, die ich nicht kannte. Und das war sehr schön, aber auch sehr beunruhigend. Und das war auch eben meine berufliche Erfahrung. Man kann die jungen Straftäter retten, ich denke das. Ich versuche, diesen Gedanken auch in meiner Arbeit zu entwickeln, nicht nur in der Literatur. Ich denke, dass ein Kind, weil es sind oft Kinder, wenn man sich einem jugendlichen Straftäter gegenüber findet, sondern muss man dahinter gucken. Man muss gucken, gibt es da eine Familie, gibt es ein Viertel, gibt es Institutionen? Wie kann man diese Kinder, diese Jugendlichen retten? Das ist etwas demagogisch, wenn ich mit diesen Kindern, mit diesen Jugendlichen in den Gerichten und in den Gefängnissen spreche, dann versuche ich sie daran zu erinnern oder sie zu fragen nach einer Leidenschaft, ob sie etwas haben, was sie gerne als Erwachsener machen würden. Und durch diese Leidenschaften, durch diese Träume, kann der größte Teil dieser Jugendlichen aus dem Gefängnis kommen und einen anderen Weg einschlagen als die Straftaten. Und manchmal, wenn ich mit diesen Jungen spreche, in den Gerichten, in den Polizeikommissariaten, habe ich das Gefühl, dass diese Straftat begehen ist etwas Verpflichtendes, ist wie eine Bar Mitzwa, wo sie nicht darüber hinaus sehen können. Aber wenn ich sie frage, was könntest du als Großer machen? Oder gibt es etwas, was du gerne magst? Gibt es zwei Antworten, die ich normalerweise bekomme. Die erste, die hässlichere, ist, weiß ich nicht, ich bin genervt, ich bin traurig, ich denke über nichts nach. Und in diesem kleinen Zeit, die wir haben, um zu sprechen, ist es schwierig, da weiter das zu vertiefen und diese Antwort halt zu vertiefen. Und dann gibt es eine andere Gruppe von Jugendlichen, die antworten, eine Arbeit, eine Leidenschaft und ein Traum. Und da ist es, stellt man fest, wenn dann irgendwas in ihrem Kopf passiert und sie sich erleuchten. Und ich hoffe, dass man diese eines Tages retten kann. Francesca Maria, benvenuto. Wie würden Sie denn das Rechtsempfinden von Zeno beschreiben? Er hat ja eine ungeheure Vitalität. Er richtet sich an diese Lehrerin, eigentlich eine große Lust zu leben. Und gleichzeitig ist die Vorstellung, dass es ein Recht gibt, etwas für ihn offenkundig ganz Ungewohntes. Er hat sein eigenes Recht. Ja, Zeno ist extrem widersprüchlich. Er ist 15 Jahre alt und wie alle Menschen sind widersprüchlich, aber 15-Jährige ganz besonders. Und er hat damit ein Rechtsempfinden und der persönlichen Würde, die völlig anders ist als widersprüchlich ist. Und eine Art, sich dem Leben gegenüber zu stellen, das sehr widersprüchlich ist. Und er spricht von seinen Straftaten als etwas, was er tun muss, was notwendig ist. Und er wird damit wie eine Ehre, wie eine Würde sprechen. Und er brüstet sich etwas auch mit seinen illegalen Handlungen. Aber je mehr Zeit vergeht, indem er schreibt, weil es ist ja er, der diesen Roman schreibt, ändert sich seine Auffassung von Würde und von Recht. Und so ein bisschen fängt er an, diesen Rechtsempfinden ein bisschen in Frage zu stellen. Ganz zentral ist die Sprache. Sie haben es auch gehört bei der Lesung. Es ist etwas ganz Zupackendes. Ich nehme an, dass Sie das Buch im Original auch mit viel Neapolitanisch durchsetzt haben. Wie haben Sie gearbeitet? Ich habe Neapolitanisch verstanden, da ich das eben in einem Zug geschrieben habe. Das ist eben Zeno, der mit mir spricht, während ich schreibe. Damit musste das die Sprache von Zeno sein, die halt eine etwas erfundene Sprache ist, ein nicht korrektem Italienisch und neapolitanischem Dialekt. Tatsächlich ist es auch dort das Problem der Übersetzung in den anderen Sprachen und ich danke der deutschen Übersetzerin, weil das Problem ist, wie gibt man das in anderen Sprachen wieder? Eben diese Art der Stimme, diese kreolische Stimme, das ist, ich denke, dass das auch in Deutschen mit der mündlichen Wiedergabe halt wiedergegeben wurde. Also ich wollte, dass der Leser und zuerst halt der Übersetzer Zeno begegnete und mit Zeno spricht, wie Zeno mit mir gesprochen hat, während ich das Buch geschrieben habe. Etwas ungeheuer Spontanes hat es, etwas ganz Lebendiges. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Francesca Maria Benvenuto für diese Einblicke. Ja, meine Damen und Herren, damit geht die lange Nacht zu Ende, verwurzelt in der Zukunft die lange Nacht der italienischen Literatur. Unser Dank geht an die Schriftstellerin Francesca Melandri, an Igiaba Scego, Ginevra Lamberti, Marta Barone, Maddalena Valio Tanet und Francesca Maria Benvenuto. Wir sind noch lange nicht am Ende mit unseren Danksagungen, a dire grazie, und zwar auch noch Jona Müß, Christiane Nothofer und Claudia De Benedetti, unsere Dolmetscherin. Und natürlich das Duo, das wir heute Abend gehört haben, die beiden Musiker Alessandro Palmitessa und Cosimo Erario. Ja, und diese lange Nacht, sie ist eine Gemeinschaftsproduktion von Deutschlandradio und dem Literaturhaus Köln. Wir danken allen Mitwirkenden, die vor und hinter der Bühne alles hier möglich gemacht haben. Danke für Ihren Einsatz hier im Commedia Theater in Köln. Einen schönen guten Abend, bleiben Sie gesund und behalten Sie die Nerven, sagt Shelley Kupferberg und Maike Albart. Arrivederci.